Herzlich im Namen des Assos der Universität Hamburg zur vierten und vorerst letzten Veranstaltung unserer Veranstaltungsreihe What's Left? Einführung in die Gesellschaftskritik. Wir haben heute Heiko Vollmann eingeladen. Der möchte uns näher bringen, wie das Verhältnis von kapitalistischer Gesellschaft und Universitäten beschaffen ist. Ein paar kurze Sätze zu unserer Veranstaltungsreihe. Mit ihr möchten wir einer Gesellschaftskritik Raum und Gehör verschaffen, die nicht nur konstruktive Verbesserungsvorschläge für das Funktionieren der gegenwärtigen Gesellschaft macht. Uns geht es dagegen um Gesellschaftstheorie, die häufig mit Namen wie Karl Marx oder Theodor W. Adorno verbunden sind und die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse grundsätzlich kritisch untersuchen. Vielen ist nicht klar, worin diese Gesellschaftskritik besteht. Deswegen möchten wir grundlegend in sie einführen und dazu anregen, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Die Veranstaltungen unserer Reihe haben wöchentlich stattgefunden. Das ist die vierte und vorerst letzte dieser Veranstaltungsreihe. Wen jetzt die vorigen Veranstaltungen zur Einführung ins Kapital, zu dem Begriff des Fetischs oder zur kritischen Theorie interessieren, auf unserem Facebook-Account wurden Audioaufzeichnungen zu diesen Themen und auch Literaturvorschläge dazu gepostet. Bevor wir zum Thema des heutigen Abends und zum Referenten kommen, noch einige organisatorische Dinge. Da vorne befindet sich der Büchertisch des Asters. Da werden Bücher verkauft zu den Themen der Veranstaltungsreihe. Also wen das interessiert, der sollte dort vorbeischauen und kann sich da gerne was kaufen. Dann zu den Toiletten, die befinden sich, wenn man die Teestube verlässt, also viele, die häufiger sind, wissen das sicher auch, der erste Gang links durch die Tür und dann links und rechts befinden sich die Toiletten. Ja, wir bitten, während der gesamten Veranstaltung nicht zu rauchen. Dann auch noch ein weiterer Hinweis, die Veranstaltung hier wird aufgezeichnet. Wer einen Diskussionsbeitrag machen möchte und nicht aufgezeichnet werden möchte, der sollte das auf jeden Fall vorher sagen. Können wir das rausschneiden? So, nun aber zum Thema des heutigen Abends. Also für viele Studierende ist es so, dass Universitäten grundsätzlich das Soziale verkörpern, das der kapitalistischen Verwertung irgendwie entgegensteht und noch humanistische Ideale vertrete. Und deshalb müsse man es vor den Einflüssen von unternehmerischer Seite bewahren. Universitäten, so ist der verbreitete Glaube, seien eigentlich dafür da, Menschen zu kritisch denkenden Individuen zu machen. Sparmaßnahmen an den Universitäten werden in der Regel von studentischer Seite nicht bloß dafür bekämpft, dass Leute dann wesentlich schlechtere Arbeitsbedingungen haben oder auch einfach gar keine Arbeit hier mehr an der Universität finden oder dass die Nischen, die die Universität für Gesellschaftskritik irgendwie bietet, noch weiter schrumpfen durch solche Sparmaßnahmen, sondern es wird häufig so gekämpft oder argumentiert, dass die Universität grundsätzlich dadurch angegriffen werde. Eigentlich sei die Universität nämlich herrschaftskritisch, emanzipatorisch und deshalb irgendwie schützenswert. Wir haben heute Heiko Vollmann eingeladen, der sehr viel grundsätzlicher darauf eingehen wird, warum die bestehende kapitalistische Gesellschaft Universitäten unterhält. Ob Universitäten damit tatsächlich dem Kapitalismus irgendwie entgegenstehen oder die durch sie vermittelte Bildung tatsächlich einen gesellschaftskritischen Anspruch hat, all das können wir, denke ich, heute ganz gut diskutieren. Dann noch zu Heiko Vollmann selbst. Er hat in Hannover Sozialwissenschaften und Philosophie studiert. Seine Arbeitsschwerpunkte bilden Kritik der politischen Ökonomie, Staatskritik, Antisemitismus-Theorie und eben die Kritik bürgerlicher Wissenschaften. Er arbeitet am Gesellschaftswissenschaftlichen Institut Hannover, kurz GI. Das ist nicht an der Uni, sondern ein spendenfinanziertes Privatinstitut, das sich so in der Tradition der marxischen Gesellschaftstheorie und der Philosophie Hegels und Adornos sieht. Das GI bietet Lesekreise, Wochenendworkshops und Ferienkurse auf diesem Gebiet an für EinsteigerInnen und Fortgeschrittene. So, dann zu dem Vortrag, dazu gibt es ein Thesenpapier, falls es noch nicht alle haben, da wird es gerade hochgezeigt, am Büchertisch befindet sich das oder hier vorne sonst auch noch, guckt da einfach vorbei, wo ihr eigentlich noch keins habt. Ja, dann würde ich auch an Heiko übergeben. Danke. Geht das auch? Ja. Okay. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Nee, muss ich verdammt nach ran. Vielen Dank für die Einladung durch den Asta. Und ja, ich muss auch noch zwei organisatorische Bemerkungen vorweg machen. Erstens, können wir das mal vorne anschauen. Ein bisschen höher justieren. Genau, dass ich mich nicht so. Ja, super. Okay. Geht's? Ja. Also, ja, das Papier, das rumgegangen ist, ist kein Thesenpapier, sondern das ist eine Zitate-Sammlung. Alle die Zitate, die da draufstehen, verwende ich auch in dem Vortrag. Ich habe hinten dran noch eine Literaturliste gemacht mit Empfehlungen. Da sind ein paar Sachen dabei, die ich auch verwendet habe im Vortrag, ein paar weitere, die ich nicht verwendet habe. Vorne am Büchertisch habe ich zwei Bücher mit dazugelegt. Auf das eine von Peter Bulthaupt, die gesellschaftliche Funktion der Naturwissenschaften, werde ich mich heute auch öfter beziehen. Und die beiden Bücher verkaufe ich zum Rabattpreis für 8 Euro das kleine und 12 Euro das große. Ich habe eine Einleitung schriftlich ausformuliert, die ich gerne am Anfang vorlesen würde. Ich werde den Vortrag ansonsten dann aber freigestalten und ab und zu mal kleinere Passagen vorlesen. Insgesamt wird es 4 Blöcke geben. Die beiden ersten sind ein bisschen größer. Ich werde nach jedem Block einen kleinen Einschnitt machen und Gelegenheit zu Nachfragen, Einwänden und kurzer Diskussion geben. Wenn die ausufern sollte, dann würde ich allerdings da erstmal abbrechen und das dann nach hinten vertagen, bis ich ganz durch bin mit dem Programm. Dann, so, dann zur Einleitung. Achso, kurz vorweg, ich benutze immer die männliche Redeform. Das heißt nicht, dass ich Frauen oder sonstige Geschlechter und Geschlechtsidentitäten ausschließe oder ausgrenzen möchte. Ich bin halt sprachlich ein bisschen konservativ. Der Aufhänger, warum ich den ganzen Vortrag überhaupt konzipiert habe, ist der, dass ich nunmehr seit 20 Jahren ungefähr entweder selbst beteiligt bin an studentischen Protesten oder die zumindest beobachtet habe. Und ich habe festgestellt, dass eigentlich seitdem ich damals zu Studienbeginn damit eingestiegen bin, die Debatte über das eigene Selbstverständnis, über die Rolle der Universität, über die Erwartungen, die man an die gesellschaftliche Organisation des Bildungsbetriebs hat, sich gar nicht großartig geändert haben. Man stagniert da irgendwie. Und mir ist aufgefallen, dass immer wieder von linker studentischer Seite oder linksliberaler Seite auf sehr idealistische Weise argumentiert wird. Man hat gewisse Wunschvorstellungen, wie die Gesellschaft eingerichtet sein soll und beruft sich dann, um diese Forderungen und Wünsche vorzutragen, sehr häufig auf das Grundgesetz und klagt ein, dass bestimmte Bestimmungen des Grundgesetzes durch aktuelle Reformmaßnahmen unterhöhlt, verletzt werden. Und man identifiziert die eigenen Idealvorstellungen sehr oft mit bestimmten Rechten, die im Grundgesetz verankert sind und versucht, diese Rechte gegen die aktuelle Politik zu mobilisieren. Das heißt implizit auch, dass man von den Politikern dann einklagt, sie sollten sich doch an ihre eigenen Pflichten halten. Und ich meine, dass das eine Fehlinterpretation des Grundgesetzes ist und dieser Rechtsvorschriften. Und das wird auch ein zentraler Punkt in meinem Vortrag sein. Also, und das bildet auch den Aufhänger jetzt für den Einstieg. Studenten, gleich ob sie sich für einen Beruf qualifizieren oder wissenschaftlich bilden wollen, haben es im Gefolge der Hochschulreformen der letzten anderthalb Jahrzehnte zusehends schwerer. Die finanzielle und materielle Ausstattung der Hochschulen lässt beständig zu wünschen übrig. Zusätzliche Mittel fließen mehr in die Forschung als in die Lehre. BAföG und andere Beihilfen sind spärlich und werden nur selten in Kleinstbeträgen angehoben. Die Studiengänge wurden verkürzt, inhaltlich ausgedünnt und verschult. Die Selektion unter den Studierenden durch Prüfungen und der damit verbundene Prüfungsdruck haben zugenommen. Die Abschlüsse und damit die akademisch durchschnittlich qualifizierte Arbeitskraft wurden entwertet. Die Konkurrenz nach dem Studium auf dem Arbeitsmarkt ist schärfer geworden und wird entsprechend schärfer von den Studenten bereits im Studium antizipierend untereinander ausgetragen. Rechte Studenten wehren sich gegen die für sie mit den Reformen verbundenen Härten öffentlich, vor allem mit dem Argument, die Politik könne doch kein Interesse daran haben, ihnen als künftiger Leistungselite der Nation die Vorbereitung auf ihre späteren nützlichen Dienste an Kapital und Staat zu erschweren. Und das kommt besonders prägnant in solchen Reden zum Ausdruck, dass man doch das Humankapital der Nation sei. Oder wie das einige Studis in Dresden tatsächlich mal formuliert haben mit so einem Slogan, wir sind mehr wert. Das ist dann eine vollständig bruchlose Identifikation mit dem gesellschaftlich herrschenden Zweck. Also diese rechten Studenten unterstellen schlicht die Identität ihres Interesses an einem gut bezahlten Job als Leistungs- und Verantwortungsträger mit dem Interesse von Staat und Kapital auf einen gut ausgebildeten Nachwuchs an Führungskräften und Facharbeitern zurückgreifen zu können. Und sie affirmieren die Aufgabe des Staates, die Ausbildung des Elite-Nachwuchses und dessen Einspeisung in die ökonomischen und administrativen Funktionen, für die er vorgesehen ist, reibungslos zu organisieren. Der Protest dieser Studenten erschöpft sich in Klagen über Versäumnisse der Politiker, und zwar darin, die nationale Humanressource ihrer Bestimmung zukommen zu lassen. Man affirmiert also die politisch-ökonomischen Zwecke der bürgerlichen Politik, eine effiziente nationale Kapitalproduktion zu betreuen und die Funktionsfähigkeit des dafür nötigen Herrschaftsapparates zu gewährleisten, und wirft den Politikern vor, dass sie in der Gestaltung der Mittel für diese Zwecke nicht vorausschauend genug agieren. So gesellschaftlich adäquat diese Argumentation auch ist und so sehr sie Anerkennung findet bei Kapitalvertretern und Politikern, in einem ist sie illusionär. Das Interesse von Staat und Kapital an hinreichend vielen und hinreichend gut ausgebildeten, akademisch qualifizierten Arbeitskräften ist keineswegs identisch mit dem Interesse einzelner Studenten, die bestmögliche Qualifikation und einen hochbezahlten Job für sich zu erlangen. Der Staat reflektiert auf den vom Kapital angemeldeten und auf dem Arbeitsmarkt durchgesetzten aktuellen und künftigen Bedarf an spezifisch qualifizierter Arbeitskraft und steuert den Output der Lehrfabriken in der dafür notwendigen qualitativen Differenzierung und quantitativen Proportion, und zwar so, dass ihm daraus möglichst wenig Kosten entstehen. Der europaweiten Einführung des Bachelor als Regelstudium ist zu entnehmen, dass sich Kapital und Politik auf dem ganzen Kontinent darüber einig sind, dass ein schnell und billig ausgebildetes, gering qualifiziertes Massenheer an Akademikern und wenige höher und teurer qualifizierte Special Forces genau das sind, was der Kapitalstandort Europa heute braucht. Einsichtsfähig gegenüber den Bedürfnissen von Staat und Kapital und überzeugt von den Selbststeuerungskräften des Marktes, wie sie sind, diese rechten Studenten, haben sie angesichts dieser Marktlage ihre Proteste gegen die massenhafte Entwertung ihrer akademischen Qualifikation inzwischen aufgegeben und konzentrieren sich, jeder für sich und gegen alle anderen darauf, sich in der verschärften Konkurrenz mit ihresgleichen, um die wenigen Masterstudienplätze durchzusetzen. Während sie aus der Not eine Tugend machen und bloß auf die veränderte Zwangslage reagieren, haben Politik und Kapital genau diesen Effekt von vornherein beabsichtigt. Wetteifer, Disziplin und Leistungsbereitschaft im Studium haben zugenommen und angesichts der verschärften Konkurrenz der vielen und billigen examinierten Bachelors auf dem Arbeitsmarkt setzen sie sich auf hohem Niveau im Arbeits- und Erwerbsleben fort. Linke und linksliberale Studenten machen gegen die so geschaffene neue Lage moralische Einwände geltend und verlangen eine grundsätzliche Umkehr der Bildungspolitik, die in ihren Augen zu sehr die Ausbildung für ökonomische und bürokratische Funktionen und zu wenig die umfassende Bildung der Persönlichkeit zum Zweck hat. Sie betonen die Verantwortung der Politiker für die Sicherung von Demokratie und individueller Wohlfahrt hierzulande und führen ins Feld, dass ein hoher Bildungsstand der Bevölkerung und eine von demokratischen Idealen inspirierte Steuerung der Wissenschaft gewährleisten könnten, dass ökonomische, soziale, politische, ökologische und sonstige Verwerfungen in der Gesellschaft gemeistert werden könnten, wenn nur möglichst viele Menschen möglichst viel lernten und forschten, um sich als mündige Bürger mit Sachkenntnis für die Lösung der Probleme zu engagieren. Sie beklagen die zwischenzeitliche Einführung von Studiengebühren, die vervielfältigten Zugangsbeschränkungen zum Studium und der Ausbau von privaten und Elitehochschulen habe die Bildung zur Ware gemacht und einen verschärften sozialen Numerus Clausus hervorgebracht, der die höhere Bildung einer Minderheit der Bevölkerung reserviert. Zugleich würden die wissenschaftliche Forschung und Lehre mehr und mehr den Interessen der Wirtschaft ausgeliefert, wie das dann heißt. Und zwar insbesondere durch die Forcierung von Drittmittelfinanzierung und Sponsoring, die vermehrte Gründung von Stiftungs- und Privatuniversitäten und die Einführung von Globalhaushalten der Universitäten, durch die damit einhergehende Verwandlung der Autonomie der Fachvertreter bei der Schaffung und Besetzung von Stellen in eine Autonomie der Hochschulen, die dem Hochschulmanagement eine Steuerung von Investitionen über die Köpfe der Fachvertreter hinweg gestattet, durch Exzellenzinitiativen, die auf die Bedürfnisse der ökonomischen Standortpolitik zugeschnitten sind, die wissenschaftsfremde Konkurrenz der Forschenden um Gelder anheizen und die Auswahl der Forschungsvorhaben in politisch und ökonomisch erwünschte Gleise lenken. und man könnte noch einiges mehr aufzählen. Nicht weniger als ihre rechten Kommilitonen unterstellen auch diese linksliberalen Studenten im Grundsatz, wenigstens implizit, die Identität ihres Interesses mit dem der regierenden Politiker, wenn sie die Politiker an deren vermeintliche eigentliche Pflichten erinnern. Auch sie fordern vom Staat eine Ausweitung der Hochschulfinanzierung, die Schaffung neuer Studienplätze, die Aufhebung der vielen Beschränkungen des Zugangs zum Studium und sie untermauern ihre Forderungen damit, dass im Grundgesetz die freie Entfaltung der Persönlichkeit eines jeden, die Freiheit der Berufswahl und das Diskriminierungsverbot verankert sind. Sie wenden sich gegen den zunehmenden direkten Einfluss kapitalistischer Unternehmen auf die Finanzierung und die Gestaltung von Forschung und Lehre an den Hochschulen und meinen, dadurch gerate die grundgesetzliche Garantie der Freiheit der Wissenschaft in Gefahr. Linke Studenten leiten so rhetorisch eine Argumentation ein, mit der sie ihr partikulares Interesse in den Rang eines verfassungsmäßigen Rechtes erheben und die Bedienung dieses Interesses in den Rang einer Pflicht, der die Bildungspolitiker sich nicht verweigern können sollen, weil die entsprechenden Bestimmungen des Grundgesetzes zu den Grundrechtsartikeln gehören, die mit Ewigkeitscharakter ausgestattet sind. Nun kann man zwar bereits im staatsbürgerkundlichen Unterricht der Mittel- und Oberstufe lernen, dass die Freiheit der Berufswahl keineswegs jedem Bürger die Ausübung des Berufes seiner Wahl garantiert, sondern lediglich die willkürliche Aufhebung der freien Konkurrenz der Bürger um beliebige Jobs auf dem Arbeitsmarkt durch den Staat im Regelfall untersagt. Oder anders ausgedrückt, Zwangsarbeit ist verboten. Allerdings werden die Grundrechte im schulischen Gemeinschaftskundeunterricht stets mit dem Hinweis eingeführt, es handle sich bei ihnen um einen Katalog von rechtlich verbindlichen Schutzbestimmungen, von Ansprüchen der Bürger gegen den demokratischen Staat und die Tatsache, dass diese Ansprüche weder von vorbürgerlichen monarchischen Gewalten noch von faschistischen Diktaturen verfassungsmäßig geschützt wurden und werden, soll die Schüler auf die Affirmation der demokratischen Staatsgewalt einschwören. Es wird suggeriert, das Grundgesetz diene dazu, die existenziellen Interessen der Bürger als Rechtsansprüche gegen den Staat zu fixieren und deren Erfüllung den Agenten der Staatsgewalt zur Pflicht zu machen. Die Staatsagenten sind damit als Volksdiener definiert. Und diesen moralischen Titel reklamieren nicht nur sie selbst für sich, wenn sie Gesetze machen und durchsetzen oder Recht sprechen oder wenn sie Wahlkampf führen. Auch die Untertanen der demokratischen Staatsgewalt legen ihren ganzen Stolz da rein und begründen ihre Anspruchshaltung gegenüber ihrer Herrschaft damit, dass die Politik ihnen zu dienen habe. Die idealistische Argumentation linker Studenten ist also keine spezifisch studentische, sondern als Element der ideologischen Volksbildung in der Schule durchaus Gemeingut wohlerzogener Demokraten. Als kritische Untertanen messen demokratische Bürger nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern öffentlich und lautstark beständig das Handeln von Parlament und Regierung, von Behörden und Gerichten daran, ob es ihren partikularen Interessen und dem Wohl der Nation dient. Oft genug schädigt das Handeln der Staatsagenten die Interessen der Bürger. Und so bleibt es nicht aus, dass diese bei Gesprächen am Stammtisch, bei Wahlen und bei öffentlichen Protesten allerhand Unzufriedenheit über Politik und Verwaltung äußern. Bis auf wenige Ausnahmen bleiben sie dabei jedoch merkwürdig passiv. Statt sich angesichts mangelnder Willfährigkeit der Volksdiener ihren Interessen gegenüber zu Aktionsbündnissen zusammenzuschließen, ihre Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen und militant zu werden, um ihre Interessen aktiv durchzusetzen, anerkennen sie die exklusive Zuständigkeit der Amtsträger für die existenziellen Entscheidungen im Gemeinwesen und richten Appelle an die Mächtigen in Politik und Verwaltung, in denen sie um die Förderung ihrer Interessen bitten. In vielen Fällen ist der Ton dabei durchaus rabiat, trotzdem kommen diese Appelle der Sache nach über untertänige Bittstellerei in der Regel nicht hinaus. Aus Erfahrung wissen die Leute, dass es etliche Interessengegensätze in der Gesellschaft gibt und dass die Politiker, selbst wenn sie wollten, unmöglich alle einander vielfach widerstreitenden Interessen gleichzeitig bedienen können, selbst wenn sie wollten. Die Politiker müssen zudem alle ihre Maßnahmen aus den Haushaltsmitteln des Staates bestreiten und sie müssen dies so tun, dass die Ausgaben, die sie tätigen, nicht die künftigen Einnahmen schmälern. Es herrschen ökonomische Zwänge und Politiker werden nicht müde darin, die abschlägigen Bescheide, die sie den partikularen Forderungen ihrer Bürger erteilen, mit Hinweisen auf fehlende Finanzmittel zu begründen. Auch die politische Journalie, die sich als vierte Gewalt im Staate begreift und von Berufswegen sowohl als öffentliches Sprachrohr der vielen gesellschaftlichen Interessengruppen als auch als massenwirksame Interpretin des nationalen Allgemeinwohls agiert, schlägt sich, wenn sie verantwortungsvoll sein will, stets auf die Seite des Allgemeinen und prüft kritisch, ob die Förderung eines bestimmten Gruppeninteresses der Wohlfahrt der Gesamtnation zu- oder abträglich ist. Mündige Bürger im Allgemeinen und berufsmäßige Lobbyisten im Besonderen verfügen nicht nur über die nötige Sachkenntnis, um beurteilen zu können, wo und wie die eigenen Interessen denen anderer gesellschaftlicher Gruppen widerstreiten. Sie wissen auch, dass es keineswegs im Vorhinein ausgemacht ist, ob ihr Partikularinteresse von den Regierenden als förderungswürdiger Beitrag zum Allgemeinwohl anerkannt und gutgeheißen wird. Also bemühen Sie sich darum, die zuständigen politischen Entscheidungsträger von der Kompatibilität ihres partikularen Interesses mit dem nationalen Wohl zu überzeugen. Kaum eine öffentlich agierende Interessengruppe hierzulande pocht einfach darauf, dass das eigene Interesse als Interesse keiner weiteren Rechtfertigung bedarf und kämpft einfach möglichst militant für dessen Durchsetzung. Stattdessen gilt es als zivilgesellschaftliche Errungenschaft, die Zuständigkeit von Politik und Verwaltung für die Regelung sämtlicher Interessenkonflikte anzuerkennen und es dann dem politischen Diskurs in der von den Massenmedien betreuten bürgerlichen Öffentlichkeit zu überlassen, über die Zulässigkeit und Unzulässigkeit, die Vor- und Nachrangigkeit der vielen partikularen Interessen und über ihre Übereinstimmung mit oder Abweichung vom Allgemeinwohl der Nation zu urteilen, um dann vermittels dieses Diskurses bei den zuständigen Amtsträgern Gehör zu finden oder auch nicht. Gelingt es nicht, dem eigenen Interesse den Anschein eines notwendigen Bestandteils des Gemeinwohls zu geben, so bleibt es das Interesse einer Minderheit. Und wenn diese Minderheit angesichts der Dringlichkeit ihres Interesses dann doch einmal über dessen friedliche und passive Artikulation hinausgeht und zum Beispiel wie bei der Abschaffung der Studiengebühren im Vorlauf in Hessen Autobahnkreuze besetzt oder marodierend durch Schanzenviertel zieht, dann werden sie von der Polizei abgeräumt und Politik und Journal hier rechtfertigen diesen Einsatz staatlicher Gewalt gegen radikale Bürgerinitiativen mit dem Argument, der Staat als Sachwalter des Gemeinwesens dürfe sich keinem Sonderinteresse beugen, das einfach den Druck der Straße mobilisiert, anstatt sich an die demokratischen Spielregeln zu halten und sich auf friedliche Diskursinterventionen zu beschränken. Soweit die allgemeine Lage, wie sich Bürger ihren Interessen widmen in der Öffentlichkeit. Linksliberale Studenten kennen das Spiel und anerkennen dessen Regeln für gewöhnlich. Wenn ihre Sprecher und Sprecherinnen ihre bildungs- und sozialpolitischen Forderungen in öffentlichen Pamphleten an die zuständigen Politiker richten, dann spekulieren sie darauf, dass sie ein Umdenken bei den Politikern bewirken, wenn sie genügend Fürsprache von Journalisten und großen anerkannten Interessenorganisationen wie Gewerkschaften und Kirchen erhalten. Es gilt, das eigene Interesse als Interesse einer gesellschaftlich organisierten Mehrheit zu inszenieren, dass dieser Mehrheit so wichtig ist, dass die Politiker es nicht ohne weiteres negieren können, wenn sie wiedergewählt werden wollen. Also stellen die studentischen Vertretungen in der Öffentlichkeit die Allgemeinwohltauglichkeit der eigenen Interessen heraus und inszenieren sie als nicht abzuweisende Volksinteressen. Statt ganz schlicht den fundamentalen Gegensatz zwischen den eigenen Interessen und denen der Bildungspolitiker hinsichtlich der Zwecke von Bildungspolitik zu artikulieren, auf den eigenen Interessen zu beharren und sie möglichst wuchtig zu vertreten, berufen sich studentische Aktivisten öffentlich aufs Grundgesetz, also auf die gegebene Herrschaftsordnung, deren ideologische Verbrämung als Instrument zur Beförderung des Wohles des Volkes sie selbst affirmieren, um aus ihr die zwingenden juristischen und moralischen Titel abzuleiten, mit denen sie die Politiker für die Erfüllung ihrer Forderungen in die Pflicht nehmen oder nehmen zu können glauben, ganz in der Berechnung, dass sie damit bei der Journalie, den großen gesellschaftlichen Organisationen und den karrieregeilen Hinterbänklern in den politischen Parteien genau den rhetorischen Ton treffen, mit dem ein Einzelinteresse nicht nur als legitime Meinung überhaupt, sondern als Beitrag zur Förderung der Wohlfahrt der Nation Anerkennung findet. Nicht wenige studentische Pamphlete gipfeln dann auch in der Quintessenz, die angemahnte Umkehr in der Bildungspolitik sei eine unerlässliche Bedingung und ein notwendiger Beitrag zum Gelingen der Demokratie. Statt eine nüchterne Analyse der Sachlage und Interessengegensätze vorzunehmen, bei der man, wie ich dann im Hauptteil des Vortrags noch zeigen werde, ziemlich schnell auf einen nicht zu schlichtenden Gegensatz von Herrschenden und Beherrschten stößt, dessen Erkenntnis die rationale Basis für einen kollektiven Zusammenschluss wäre, der eine konsequente eigene Interessenpolitik gestatten würde. Statt diese Analyse vorzunehmen, üben sich die studentischen Organisationen in einer staats- und demokratieidealistischen Rhetorik, die nur einen Erfolg hat. Seit Jahrzehnten wird beständig öffentlich über den Zustand der Bildung im Lande debattiert und Gewerkschaften und Kirchen haben sich der Artikulation von Besorgnis um den Zustand der Demokratie im Lande durch die Studenten angeschlossen, ohne dass dies irgendwelche Zugeständnisse der Bildungspolitik gegenüber den Forderungen der Studenten erzwungen hätte. Der Gegensatz zwischen den Machern der Bildungspolitik und ihren Opfern ist offenbar, und dennoch halten die Studenten in ihren Verlautbarungen daran fest, den Politikern Versäumnisse von Aufgaben und die Verletzung von Pflichten vorzuhalten, die sie dem Grundgesetz zu entnehmen glauben oder entnehmen zu können glauben, während die Politiker beteuern, gerade die Sorge ums nationale Allgemeinwohl verpflichte sie, den eingeschlagenen bildungspolitischen Kurs weiter zu verfolgen. Offensichtlich haben die linken Studenten auf der einen Seite und die regierenden Bildungspolitiker auf der anderen unterschiedliche Auffassungen vom Allgemeinwohl. Die linken Studenten füllen die Chiffre mit ihren Idealen und Wunschvorstellungen von einem Gemeinwesen, in dem die Menschen alle gleich gut gebildet und materiell versorgt sind und in dem die Bedürfnisse der Menschen den Gang der Ökonomie und der Politik des Gemeinwesens bestimmen. Die Politiker als Agenten des Staates haben offensichtlich ein instrumentelles Verhältnis zur Bevölkerung ihrer Nation, betrachten sie als ökonomische Ressource und bemühen sich darum, diese Ressource bestmöglich zu bewirtschaften, um die Konkurrenzfähigkeit des Standorts Deutschland in der ökonomischen und politischen Konkurrenz der Nationen zu sichern und zu verbessern. Während die Studenten, die Gewerkschaften und die Kirchen immer noch glauben und hoffen, ihre Ideale müssten doch in der vorgefundenen Wirklichkeit der kapitalistischen Gesellschaft irgendwie zu realisieren sein, um nicht irre an dieser Wirklichkeit zu werden, haben Schröder, Merkel, Gabriel und Konsorten es überhaupt nicht nötig, die Wirklichkeit mit irgendwelchen Idealen in Einklang zu bringen. Als regierende Politiker haben sie die Richtlinienkompetenz, die aktuell gültige Interpretation des Allgemeinwohls festzulegen und die politische Praxis danach einzurichten. Und damit bin ich jetzt am Ende der Einleitung. Statt sich weiterhin öffentlich angesichts ihrer eigenen Drangsale um den Zustand der Demokratie im Lande zu sorgen und sich damit ideell mit der herrschenden Ordnung gemein zu machen, sollten unzufriedene Studenten lieber einmal dieser gegensätzlichen Interpretation des Allgemeinwohls nachgehen und sich vorbehaltlos fragen, ob der Gegensatz bloß subjektiv ist, bloße Meinungsverschiedenheit, oder ob es vielleicht Gründe für die derzeitige Bildungspolitik gibt, die in der demokratisch-kapitalistischen Staatsräson selber liegen. Statt den Gegensatz zwischen den eigenen Bedürfnissen und dem Handeln der Politiker bloß festzustellen, zu bedauern und der gegenseitige Pflichtversäumnis nachzuweisen, sollte man versuchen, den Gegensatz zu begreifen. Und das geht nur, wenn man das Handeln der Gegenseite nicht bloß negativ, als gegen die eigenen Interessen gerichtet auffasst, sondern auch positiv, indem man sich die Zwecke und Absichten, die die Gegenseite verfolgt, erschließt. Von den objektiven Wirkungen, welche die Reformen der letzten Jahre gezeitigt haben, ist auch deren Zwecke zu schließen. Und das gelingt nur, wenn man sich über die Prinzipien der politischen Ökonomie in kapitalistischen Staaten klar ist. Das führt mich zu einer allerletzten einleitenden Bemerkung. Das meist gebräuchliche Etikett der Bildungsreformen der letzten zwei Jahrzehnte lautet, sie seien neoliberal. Nun ist Neoliberalismus erst einmal ein Name für eine bestimmte volkswirtschaftliche Ideologie, als deren Stammvater Milton Friedman gilt und die seit der Ära von Thatcher, Reagan und Kohl in den 80er Jahren ihren Siegeszug als Legitimationstheorie für bestimmte wirtschaftspolitische Strategien gefeiert hat. Als Bezeichnung für eine ganze Produktionsweise oder eine ganze Epoche der gesellschaftlichen Entwicklung taugt dieses Etikett nicht. Erstens, weil die neoliberale Wirtschaftspolitik, selbst wenn sie konsequent und alternativlos vollzogen würde, was gar nicht der Fall ist, die Gesetze der herrschenden kapitalistischen Produktionsweise nicht außer Kraft setzt und stattdessen neue Gesetze erzeugen würde. Die Änderungen sind und waren keine wesentlichen, keine Änderungen der immanenten ökonomischen Gesetze, sondern lediglich der Art und Weise, wie die Staaten das ökonomische Geschehen politisch und administrativ zu steuern versuchen und wie sie selbst ihre eigenen Aufgaben definieren und budgetieren. Und zweitens ist die Friedmannsche Lehre nie in Reinform wirtschaftspolitisch umgesetzt worden. Also es mag vielleicht zur Kennzeichnung bestimmter Phänomene tauglich sein, das als neoliberal zu etikettieren, aber eine Erklärung ist das nicht. Man kann gewisse Akzentverschiebungen in der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik der führenden kapitalistischen Nationen in den letzten 35 Jahren feststellen. Man kann die neoliberal nennen. Will man aber die aktuelle Bildungspolitik dadurch erklären, dass man sie unter dieses Kriterium rubriziert oder unter diesen Titel rubriziert, dann hat man nichts als eine Tautologie produziert. Die aktuellen bildungspolitischen Maßnahmen sind selbst Element einer neoliberal inspirierten Politik, die sich zudem noch aus ganz anderen Motiven speist. Sie als neoliberal zu bezeichnen, ist daher keine Erklärung und auch nicht eine Kritik des Phänomens, sondern nur eine abstrakte Form seiner Beschreibung. Die Reform zu erklären heißt, ihren Gegenstand zu bestimmen, und das ist das höhere Bildungswesen und der Wissenschaftsbetrieb in modernen kapitalistischen Staaten, dann anzugeben, welchen Zwecken diese Umgestaltung dienen soll, mit welchen Mitteln diese Umgestaltung erfolgt und welche Wirkungen tatsächlich damit erzeugt werden. Und als letztes bleibt zu beurteilen, ob die erzeugten Wirkungen mit den ursprünglich avisierten Zielen übereinstimmen. Dann ist eine Erklärung und eine Kritik fertig. Die Erklärung der aktuellen Veränderungen und des Status quo des Bildungs- und Wissenschaftsbetriebs setzt die Erklärung der Prinzipien des staatlich organisierten kapitalistischen Wissenschaftsbetriebs überhaupt voraus. Und die Bestimmung dieser Prinzipien ist der wesentliche Gegenstand meines Vortrags. Nach der Seite der Ökonomie beinhaltet das die Beantwortung der Frage, und das ist dann mein erster Teil, warum überhaupt die kapitalistische Produktionsweise die Organisation eines umfassenden, arbeitsteiligen, systematisch ausgestalteten öffentlichen Wissenschaftsbetriebs erzwingt, worin dessen gesellschaftlicher Nutzen konkret besteht, für wen er erbracht wird und wer seine Nutznießer sind, und warum es der Staat ist, der diesen Wissenschaftsbetrieb organisiert, finanziert und administriert und nicht das Kapital selbst. Jedenfalls nicht in Bezug auf die Grundlagenforschung oder die theoretische Forschung, sondern erst im Anwendungs- oder High-End-Bereich. Erst wenn diese grundsätzliche Notwendigkeit begriffen ist, lassen sich aktuelle Phänomene der Privatisierung von Forschung und Lehre erklären und deren Grenzen bestimmen. Nach der Seite der Politik, und das ist mein zweiter Teil, ist dann danach zu fragen, welche konkreten Maßnahmen der Staat ergreifen muss, um einen Wissenschaftsbetrieb zu organisieren, der wesentlich der Akkumulation des Kapitals dient. Dabei werden insbesondere die rechtlichen Bestimmungen des Grundgesetzes zur Sprache kommen, auf die sich linksliberale Studenten berufen, wenn sie nach Regelungen suchen, die vermeintlich die Wissenschaft vor dem Zugriff des Kapitals schützen. Die einschlägigen Verfassungsartikel, insbesondere Artikel 5 Absatz 3, die Freiheit der Wissenschaft, erweisen sich bei näherem Hinsehen nicht als Bestimmungen zum Schutz der Wissenschaft vor dem Kapitalinteresse, sondern als notwendige Bedingungen dafür, dem Kapital den generellen Zugriff auf die Resultate der Wissenschaft zu ermöglichen und deren Brauchbarkeit für die Kapitalakkumulation sicherzustellen. Also das ist eine meiner Hauptthesen vorweggeschickt. Die Freiheit der Wissenschaft ist kein adäquater Berufungstitel, um eine gedeihliche Entwicklung der Wissenschaft einzuhegen und den Zugriff des Kapitals auf den Wissenschaftsprozess irgendwie einzudämmen. Sondern, wie ich zeigen werde, ist genau diese im Grundgesetz fixierte rechtliche Einrahmung des Wissenschaftsbetriebs eine Bedingung dafür, dass er überhaupt Resultate produziert, die für Herrschaftszwecke brauchbar sind. Und ja, weiterhin als These vorweggeschickt. Nicht erst seit ein paar Jahren wird der Bildungs- und Wissenschaftsbetrieb den Interessen der Wirtschaft vielleicht vermehrt überantwortet, sondern seit es die spezifisch kapitalistische Produktionsweise gibt, also grob gerechnet seit 150 Jahren auf dem Niveau der großen Industrie, seitdem gibt es auch einen staatlich administrierten Wissenschaftsbetrieb. Das mag vielleicht ein Zufall sein, ich werde begründen, dass das keineswegs zufällig ist, sondern dass genau darin eine Notwendigkeit liegt, dass die kapitalistische Produktionsweise immer schon, jedenfalls ab dem Zeitpunkt, auf dem sie auf ihren eigenen Füßen steht, es erzwingt, dass die Staatsgewalt sich einer gesellschaftlichen, umfassenden Organisation des Wissenschaftsbetriebs annimmt und dass nur durch diese staatliche Organisation für das Kapital gewährleistet ist, dass diese Wissenschaft auch Resultate hervorbringt, die ihm nutzen. Soweit zur langen Einleitung und Begründung, warum ich das Ganze überhaupt mache. Jetzt würde ich im ersten Teil erstmal versuchen, aus dem Kapitalzweck zu begründen, warum das Kapital überhaupt auf die Wissenschaft zugreifen muss. Zweitens werde ich darstellen, in welcher Weise das Kapital sich der Wissenschaft bedient und welchen seiner Bedürfnisse diese Bedienung dann zuträglich ist, also wofür eigentlich genau Wissenschaft eingesetzt wird. wenn das Kapital sich ihrer Resultate bedient. Und ich werde zu begründen versuchen, dass der Wissenschaftsbetrieb so, wie er stattfindet, zumindest zunächst mal bezogen auf Natur- und Ingenieurswissenschaften, tatsächlich keinen anderen Hauptzweck hat, als dem Kapital zu dienen. Wenn dann erstens der Staat noch darauf zugreift und wenn zweitens vielleicht auch noch private Bürger oder Interessengruppen von Bürgern auch auf Resultate naturwissenschaftlicher Forschung oder ingenieurswissenschaftlicher Forschung zugreifen können, dann ist das eher ein Kollateralnutzen und nicht der Hauptzweck, für den dieser Betrieb eingerichtet ist. Ich würde gerne kurzes Feedback bekommen, inwiefern ihr mit den Grundlagen der Marx'schen Theorie vertraut sind, weil ich gerne wissen möchte, wie viel von diesen Grundlagen ich selber liefern muss, um das Ganze, was ich vortrage, stimmig zu machen. Also habt ihr grobe Grundkenntnisse über die Marx'sche Wert- und Mehrwertlehre? Oder wisst ihr, was Ausbeutung ist im Kapitalismus? Haben wir alle am eigenen Leib erfahren. Ja gut, Erfahrung ist die eine Sache, aber das begrifflich zu bestimmen, ist nochmal eine andere Nummer. Soll ich hier eingehen auf die Grundlagen der Wertlehre bei Marx? Ist das ein Bedürfnis? Sind das diese Zitate hier? Nee, das wäre dem vorausgesetzt. Gut, dann versuche ich es zu raffen. Also, man kann beobachten, wenn man sich das in einer groben, langfristigen historischen Perspektive anguckt, dass es zwar Wissenschaften schon gegeben hat, bevor die kapitalistische Produktionsweise losgelegt hat. Aber erstens war die Erkenntnis in den Bereichen, die heute im Wissenschaftsbetrieb als fachliche Disziplinen sortiert sind, erstens war die Wissenschaft in vielen dieser Bereiche noch gar nicht so weit entwickelt, dass man da wirklich von wissenschaftlicher Erkenntnis hätte sprechen können, sondern das war eine Mischung aus Erfahrungswissen und mehr oder weniger theologischen oder philosophischen Versuchen, dieses Erfahrungswissen irgendwie zu strukturieren und zu deuten. Die Mathematik und die Philosophie in Gestalt von Metaphysik und Erkenntnistheorie und Logik kann man vielleicht als erste Gestalten von Wissenschaft überhaupt in der Antike auffassen. Und dann abgeleitet von der Mathematik, die Astronomie, die Geometrie als Unterdisziplin der Mathematik und so weiter. Also da sind tatsächlich schon wissenschaftliche Erkenntnisse geschaffen worden. Und wenn ich von wissenschaftlicher Erkenntnis rede, dann heißt das, da sind Urteile über die Gegenstände produziert worden, die mit strenger Notwendigkeit und Allgemeinheit gelten. Und die Urteile, die über diese Gegenstände fixiert worden sind, hatten den Anspruch auf Wahrheit. Also den Anspruch darauf, dass Denken und Gegenstand miteinander übereinstimmen. Diesem Maßstab objektiver Erkenntnis haben viele andere Forschungen, die damals betrieben worden sind, noch nicht genügt. Und eigentlich kann man erst vom 17. Jahrhundert an, seit Galilei und Newton, davon sprechen, dass die Naturforschung selber den Gang einer Wissenschaft genommen hat. Und abgeleitet von der Naturforschung haben sich dann immer mehr Unterdisziplinen der Physik, später der Chemie und der Biologie entwickelt, die mit Fug und Recht behaupten konnten, dass sie eine wissenschaftliche Erkenntnis ihrer Gegenstände betreiben. Diese wissenschaftliche Erkenntnis besteht zunächst mal in einer Theorie. Inwiefern dann die theoretischen Einsichten auch praktisch umgesetzt werden können, ist eine zweite Frage. Und die Disziplin, die es mit dieser Aufgabe zu tun hat, wie sich theoretische Einsichten für praktische Bedürfnisse durch die Schaffung von Instrumenten, von Maschinen und Geräten umsetzen lassen, diese Disziplin heißt Technologie. Technologie heißt wörtlich erstmal Handwerkskunde. Also die alten Griechen haben halt die verschiedenen Handwerke Technae genannt, Künste. Und Technologie hieß über Jahrhunderte hinweg erstmal nur, das Erfahrungswissen verschiedener Handwerke zu sammeln und, soweit es eben ging, zu ordnen. Von Systematisierung will ich da noch gar nicht sprechen, weil das nämlich hieße, dass Prinzipien angegeben werden können für die Wirkungsweise von Arbeitsgeräten auf ihr Material. Und Prinzipien im strengen Sinne, habe ich eben gerade behauptet, konnten eigentlich erst gefunden und formuliert werden ab dem 17. Jahrhundert etwa, ab Galilei und Newton. Also, wir haben einerseits theoretische Erkenntnis der Naturzusammenhänge. Die gibt es erst im Sinne objektiver Erkenntnis ab dem 17. Jahrhundert. Ab diesem Zeitpunkt entwickelt sich dann auch eine Technologie, die nicht mehr bloße Handwerkskunde ist, sondern die versucht, Apparate zu konstruieren, mit denen es möglich ist, systematisch Naturkräfte so aufeinander wirken zu lassen, dass damit Materialien zielgerichtet verformt werden können, und zwar durch Verfahren, die mit strenger Notwendigkeit reproduzierbar sind. Das also ermöglicht die Verwissenschaftlichung der Produktion. Theoretische Einsicht ist vorausgesetzt. Die Technologie muss Wege finden, die theoretischen Einsichten der Naturzusammenhänge irgendwie nutzbar zu machen, so dass technische Verfahren entwickelt werden können, mit denen dann planmäßig produziert werden kann. Also haben wir jetzt einen Dreischritt: Wissenschaft gleich Theorie, Technologie als Schnittstelle und Technik als Anwendung der Resultate von Wissenschaft. Und in fertiger Maschinerie, wenn sie denn dann funktioniert, sind dann die theoretischen Einsichten in die Naturzusammenhänge gewissermaßen vergegenständlicht und für menschliche Bedürfnisse nutzbar gemacht. So, jetzt kann man historisch beobachten, dass eine Verwissenschaftlichung der Produktion erst ab dem 1700 allmählich stattfindet. Und zwar läuft das quasi parallel mit oder zum Siegeszug der kapitalistischen Produktionsweise. Wir haben es also erstmal mit einer Koinzidenz zu tun. Offensichtlich bedient sich das Kapital vermehrt wissenschaftlicher Erkenntnisse im Produktionsprozess. Und das führt dann im 19. Jahrhundert bei systematischer Anwendung der Dampfkraft dazu, dass die große Industrie möglich wird, dass eine moderne Massenproduktion möglich wird, bei der man mit standardisierten Instrumenten auf das Arbeitsmaterial einwirkt und standardisierte Produkte herstellt. Die Standardisierung der Produktion, die Gleichförmigkeit der Arbeitsprozesse sind alle erst möglich geworden durch die Subsumption der Wissenschaft unter das Kapital. Damit ist zunächst mal das Bedürfnis benannt, dass das Kapital sich die Dienste der Wissenschaft zunutze machen will oder muss. Und zwar müssen erstmal in dem Sinne, dass natürlich die Einzelkapitale miteinander konkurrieren und dass sie jeweils versuchen, die Produktionsmethoden zu verbessern, um die Kosten bei der Produktion ihrer Waren zu senken, um auf dem Markt billiger anbieten zu können, dadurch den Konkurrenten Marktanteile abzujagen und extra Profite zu machen, die über das normale Maß hinausgehen und also schneller zu akkumulieren als andere. Die Wissenschaft dient also nicht nur dazu, die Produktion überhaupt zu ermöglichen, sondern eine Produktion zu ermöglichen von Waren, die kostengünstiger produziert werden können, als dies in anderen Betrieben der Fall ist, um dadurch Marktanteile zu erobern und schneller akkumulieren zu können. Das ist der Hauptzweck, für den das Kapital die Resultate von Wissenschaft einsetzt. Nun geschieht das gerade dadurch, dass der Arbeitsprozess technisch sukzessive von den Schranken der zufällig gestalteten menschlichen Arbeitskraft befreit wird. Das Kapital beginnt historisch zunächst mal einfach durch die sogenannte formelle Subsumption der Arbeitskraft und das Kapital. Also dadurch, dass Leute von allen anderen Subsistenzmitteln abgeschnitten sind und ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, sie in den Dienst des Kapitals stellen müssen. Dadurch, dass dieses Lohnarbeitsverhältnis etabliert wird, findet erstmal überhaupt die Unterordnung von Arbeitskraft und das Kapital statt. Das nennt Marx die formelle Unterordnung. Übernommen wird damit aber historisch erstmal ein Arbeitsprozess, der noch handwerkliche Gestalt hat. Und Marx zeigt im ersten Band des Kapitals, dass die einzelnen kapitalistischen Unternehmen auf ihrer Jagd nach Extraprofit und nach der Eroberung von Marktanteilen, die sie anderen abnehmen wollen, anfangen, diesen handwerklichen Arbeitsprozess erstens systematisch zu analysieren, in seine verschiedenen funktionellen Bestandteile zunächst mal geistig zu zerlegen, dann dazu übergehen, den einheitlichen Arbeitsprozess, den vorher noch ein virtuoser Handwerker komplett alleine ausgeführt hat, so zu zerlegen, dass man bestimmten Teilfunktionen Teilarbeiter zuweisen kann, die sich auf diese Teilfunktionen spezialisieren. Schon diese noch auf handwerklicher Ebene sich vollziehende Umgestaltung des Arbeitsprozesses, der Übergang von dem einzelnen Handwerker als Subjekt des Arbeitsprozesses hin zu einem in verschiedene Teilarbeiter zergliederten Gesamtarbeiter, bietet den Vorteil, dass die Produktivität der Arbeit gesteigert werden kann. Und es ist das Interesse des Kapitals, die Produktivität zu steigern, wie gesagt, um die Produktionsstückkosten der eigenen Ware zu senken und dadurch in der Konkurrenz schneller als andere sich durchsetzen oder besser als andere sich durchsetzen zu können. Wenn dieser Prozess voranschreitet, wenn der Arbeitsprozess in seine funktionalen Elemente zerlegt ist, wenn die Teilarbeiten immer weiter ausdifferenziert werden, dann wird auch für diese Teilarbeiter und ihre Sonderfunktionen ein ganz neues Arsenal von Teilarbeitswerkzeugen geschaffen, die auf spezielle Funktionen zugeschnitten sind. Und dieser Prozess der Zergliederung des einheitlichen Arbeitsprozesses in einen Gesamtprozess, der aus organisch aufeinander bezogenen Teilelementen besteht, dieser Prozess hat dann am Ende ein Resultat, das mit Anwendung von Dampfkraft oder auch mit Anwendung traditioneller Techniken wie Wind- und Wassermühlen dann Maschinen konstruiert werden, die die menschlichen Arbeitskräfte selber ersetzen. Erstens ersetzen sie die menschliche Arbeitskraft, insofern es einen Antrieb gibt, der jetzt nicht mehr menschlich ist oder auch nicht mehr durch Arbeitsochsen oder Arbeitspferde zustande kommt. Wenn da systematisch Kräfte, Naturkräfte mobilisiert werden können durch solche Antriebsmaschinerien, wie eben traditionell noch beispielsweise eben eine Windmühle, die ist aber auch Zufälligkeiten unterworfen. Besser geht es dann mit einer Dampfmaschine, wo man einen gleichmäßigen Energieausstoß produzieren kann. Dann hat man schon mal den Antrieb von den Zufälligkeiten und Schranken vorfindlicher Naturbedingungen emanzipiert. Dann braucht es einen Transmissionsmechanismus, mit dem diese immer gleiche Kraft in immer gleicher Weise übertragen werden kann auf Werkzeugmaschinen. Und diese Werkzeugmaschinen ersetzen dann eben die menschliche Hand und die Handarbeitsinstrumente, mit denen die Handwerker vorher gearbeitet haben. Wenn dieser Prozess eine genügend breite Basis gewonnen hat, also gesellschaftlich in vielen Bereichen durchgesetzt ist, dann gelingt die Produktion von Maschinerie durch Maschinerie. Und auf dieser technischen Ebene hat dann das Kapital die ihm gemäße technische Produktionsweise erlangt. Es geht dann nämlich ein Arbeitsprozess, der systematisch planbar ist, wo mit identischem Kraftaufwand in gleichförmigen Bewegungen in immer gleicher Weise auf Material eingewirkt werden kann. Dieser Arbeitsprozess beruht dann auf wissenschaftlicher Grundlage und die einzelnen Arbeiter sind dann in ihrer Funktion herabgesetzt zu bloßen Bedienern dieser Maschinerie. Sei es, dass sie die Maschinerie anfüttern müssen, indem sie Kohle schaufeln, um die Dampfmaschine in Gang zu bringen, sei es, dass sie dann Werkzeugmaschinen entweder noch aufs Material aufsetzen oder bloß überwachen. Wir haben dann einen verwissenschaftlichen Produktionsprozess und in diesem Produktionsprozess sind die einzelnen Arbeiter quasi nur noch Zutat zu dem fertig, unabhängig von ihnen existierenden Apparat. Einerseits ist allein das schon ein Vorteil fürs Kapital. Man hat sich von dem virtuosen Geschick, das die Handwerker früher noch haben mussten, emanzipiert. Die Arbeitskräfte, die noch eine lange, lange Ausbildung brauchten, um sämtliche virtuosen Teile des handwerklichen Gesamtprozesses selber gestalten zu können. Diese Arbeitskräfte, die waren teuer vergleichsweise. Erstens, weil die Ausbildung selber lange gedauert hat. Zweitens, weil es dann eben nur eine geringe Anzahl dieser bestimmt qualifizierten Leute gab. Wenn der Arbeitsprozess verwissenschaftlich ist und die Großzahl der Arbeiter nur noch Maschinen bedient, dann ist die Arbeit selber vergleichsweise auf einfache Arbeit reduziert. Dann sind die Arbeitskräfte tendenziell durch beliebige andere Arbeitskräfte zu ersetzen. Und das schafft dann überhaupt erst die allgemeine Konkurrenz eigentumsloser Leute um Arbeitsplätze überhaupt. Also diese Verwissenschaftlichung der Produktion, die Maschinisierung der Produktion, die setzt technisch genau den gesellschaftlichen Zwang durch, dass jemand, der über keine anderen Reproduktionsmittel verfügt als über seine Arbeitskraft, mit tendenziell mit allen anderen Arbeitskräften um Jobs konkurriert. Und das bedeutet eine Senkung des Werts der Arbeitskräfte, also der Löhne, die gezahlt werden müssen. Jetzt haben wir schon zwei Motive, warum das Kapital sich der Wissenschaft bedient. Das erste ist, in der Konkurrenz mit anderen Betrieben kann man extra Profit realisieren, Marktanteile abjagen, schneller akkumulieren. Das zweite Motiv, was ich jetzt hergeleitet habe, ist, Die Arbeitskräfte werden selber entwertet und in eine allgemeine, umfassende Konkurrenz miteinander versetzt, werden beliebig ersetzbar durcheinander, tendenziell. Man muss immer bedenken, es gibt dann, je mehr die Produktion verwissenschaftlich wird, natürlich auch noch die Ingenieure, die man braucht und die Facharbeiter, die die Instrumente bedienen, warten etc. Aber die große Masse der industriellen Arbeiten wurde so vereinfacht und dadurch wurde eben die große Masse der Arbeiter in eine umfassende allgemeine Konkurrenz versetzt. Und diese Entwertung der Arbeitskräfte bedeutet eine Steigerung der Ausbeutungsrate oder des Grades, in dem die menschliche Arbeit ausgebeutet wird fürs Kapital. Jetzt kommt noch ein dritter, sehr wichtiger Aspekt, nämlich man steigert ja gerade die Produktivität der Arbeit, indem man menschliche Arbeitskraft durch Maschinerie ersetzt. Also auf der einen Seite kann man sagen, diese Produktivkraftsteigerung, die da zustande kommt, das ist eigentlich ein Geschenk für die Menschheit, weil man jetzt in derselben Zeit mehr Produkte herstellen kann oder weil man zur Herstellung einer identischen Quantität Produkte jetzt weniger Zeit braucht. Es wird tatsächlich Arbeit überflüssig gemacht durch diese Maschinisierung. Das hat aber im Kapitalismus die Folge, dass Arbeiter überflüssig gemacht werden. Die werden arbeitslos gemacht, die werden entlassen. Je mehr Arbeiter sich auf dem Arbeitsmarkt tummeln und dort um die verbliebenen Jobs konkurrieren, desto mehr sinken wiederum die Löhne. Also, der Ersatz lebendiger Arbeitskraft durch Maschinerie produziert Massenarbeitslosigkeit und senkt die Löhne, senkt damit wiederum die Produktionskosten, die das Kapital bestreiten muss, indem es die Leute bezahlt, die es noch benötigt im Produktionsprozess. Damit ist zumindest schon mal nachgewiesen, dass unter kapitalistischen Bedingungen der Einsatz von Resultaten der Natur- und Ingenieurswissenschaften nicht den Arbeitern zugute kommt, sondern dem Kapital, und zwar ihm allein. Jetzt könnte man noch einwenden, naja, aber die Produkte werden ja auch billiger und wir beobachten es ja auch, bestimmte Dinge kosten halt immer weniger, sind entweder immer billiger zu haben oder wenn sie zum selben Preis zu haben sind, dann werden sie halt wenigstens verbessert. Dann haben wir also immer bessere Gebrauchswerte zur Verfügung, die wir konsumieren können. Könnte man sagen, ja, das ist doch auch ein Nutzen für die allgemeine Arbeitsbevölkerung. Aber erstens, diese Produkte müssen gekauft werden. Voraussetzung ist also, dass die Arbeiter selber über die nötige Zahlungskraft überhaupt verfügen. Zweitens habe ich gerade dargestellt, dass die Löhne ja tendenziell fallen. Und dann kann man sich überlegen, unter welchen Bedingungen die Arbeiter tatsächlich einen höheren Lebensstandard realisieren können als bisher. Nämlich dann, wenn die Preise schneller fallen, als die Löhne fallen. Das ist aber in der Regel gar nicht der Fall. Zweitens, die Schere zwischen dem, was Arbeiter verdienen und sich leisten können, und dem, was das Kapital an Akkumulation hinlegt, wird immer größer. Selbst wenn der Lebensstandard von Arbeitern wächst, dann wächst er lange nicht so schnell wie die produktiven Potenzen des Kapitals und wie die Akkumulationsrate des Kapitals wächst. So, und an der Stelle würde ich gerne sozusagen zum Abschluss dieses ersten Abschnittes auf die Zitate eingehen, die da zum ersten Teil zugeordnet sind, weil man aus denen nochmal ganz gut ersehen kann, wie Marx dann beschreibt, erstens, wie das Kapital sich die Wissenschaft zunutze macht und zweitens, welche Wirkungen das dann hat auf die Arbeiterklasse. Also, zunächst mal das erste Zitat von Seite 510 folgende. Das geht noch auf den Übergang von handwerklicher Produktion zur maschinisierten Produktion. Da heißt es, es ist charakteristisch, dass bis ins 18. Jahrhundert hinein die besonderen Gewerbe Mysteries oder Mystère hießen, in deren Dunkel nur der empirisch und professionell Eingeweihte eindringen konnte. Die große Industrie zerriss den Schleier, der den Menschen ihren eigenen gesellschaftlichen Produktionsprozess versteckte, und die verschiedenen naturwüchsig besonderten Produktionszweige gegeneinander und sogar dem in jedem Zweig Eingeweihten zu rätseln machte. Ihr Prinzip, jeden Produktionsprozess an und für sich und zunächst ohne alle Rücksicht auf die menschliche Hand in seine konstituierenden Elemente aufzulösen, schuf die ganz moderne Wissenschaft der Technologie. Die buntscheckigen, scheinbar zusammenhangslosen und verknöcherten Gestalten des gesellschaftlichen Produktionsprozesses lösten sich auf in bewusst planmäßige, und je nach dem bezweckten Nutzeffekt systematisch besonderte Anwendungen der Naturwissenschaft. Die Technologie entdeckte ebenso die wenigen großen Grundformen der Bewegung, worin alles produktive Tun des menschlichen Körpers, trotz aller Mannigfaltigkeit der angewandten Instrumente, notwendig vorgeht, ganz so wie die Mechanik durch die größte Komplikation der Maschinerie sich über die beständige Wiederholung der einfachen mechanischen Potenzen nicht täuschen lässt. Und das kann man jetzt noch geschichtsphilosophisch interpretieren, wenn man mag. Es handelt sich ja eigentlich um Potenzen der menschlichen Gattung, die sich da entwickeln. Das ist ein Erkenntnisfortschritt der Menschheit, der dann einen Fortschritt der Technik ermöglicht. Und während früher die Produktion eben wesentlich auf Handwerk und auf Erfahrungswissen beruhte und während früher auch im Mittelalter die Handwerke in Zünften organisiert waren und darauf geachtet haben, dass die Produktionsverfahren tatsächlich Zunftgeheimnisse blieben, während also früher anderen Industriezweigen die Bedingungen der Produktion in einem bestimmten Gewerbe gar nicht offen lagen, gar nicht vertraut waren, schafft erstens die kapitalistische Produktionsweise Prinzipien, nach denen jeder beliebige Arbeitsprozess analysiert wird. Und verschiedenste Arbeitsprozesse werden dadurch erstmal theoretisch vergleichbar. Und das ist die Basis dafür, dass dann Produktionsverfahren, die in einem Zweig eingesetzt werden, auch auf andere Zweige übertragen werden können und dort Anwendung finden, in modifizierter Gestalt, je nachdem, welche Arbeitsgegenstände da eben bearbeitet werden und welche Gebrauchswerte da hergestellt werden sollen. Also die Durchsichtigkeit der gesellschaftlichen Produktion ist etwas, was eigentlich erst die kapitalistische Produktionsweise hervorgebracht hat. Das kann man sozusagen auf die Habenseite schlagen, wenn man das dem Kapital als Errungenschaft für die Menschheit anrechnen will. Ich habe aber ja nachgewiesen, dass das nicht um der Menschheit willen geschieht, sondern aus dem schlichten Interesse, die Akkumulationsgeschwindigkeit zu beschleunigen und dass es der Mehrheit der Bevölkerung auch gar nicht zugutekommt. Jedenfalls nicht wirklich in der Reduktion des nötigen Arbeitsaufwandes, den man treiben muss, um bestimmte Dinge herzustellen. Dann nochmal zur technischen Illustration, an was da insbesondere zu denken ist, wenn man von den Aufgaben der Technologie spricht. Also wie gelingt es, theoretische Einsichten so nutzbar zu machen, dass dann bestimmte Instrumente geschaffen werden können, mit denen planmäßig und systematisch produziert werden kann. Das zweite Zitat, Seite 405. Die wesentlichste Produktionsbedingung für die Fabrikation von Maschinen durch Maschinen war eine jeder Kraftpotenz fähige und doch zugleich ganz kontrollierbare Bewegungsmaschine. Sie existierte bereits in der Dampfmaschine. Aber es galt zugleich, die für die einzelnen Maschinen Teile nötigen, streng geometrischen Formen wie Linie, Ebene, Kreis, Zylinder, Kegel und Kugel maschinenmäßig zu produzieren. Dieses Problem löste Henry Maudslay im ersten Dezennium des 19. Jahrhunderts durch die Erfindung des Slide Rest, der bald automatisch gemacht und in modifizierter Form von der Drechselbank, wofür er zuerst bestimmt war, auf andere Konstruktionsmaschinen übertragen wurde. Diese mechanische Vorrichtung ersetzt nicht irgendein besonderes Werkzeug, sondern die menschliche Hand selbst, die eine bestimmte Form hervorbringt durch Vorhalten, Anpassen und Richtung der Schärfe von Schneideinstrumenten und so weiter gegen oder über das Arbeitsmaterial, zum Beispiel Eisen. So gelang es, die geometrischen Formen der einzelnen Maschinenteile, Zitat von Maudslay, mit einem Grad von Leichtigkeit, Genauigkeit und Raschheit zu produzieren, den keine gehäufte Erfahrung der Hand des geschicktesten Arbeiters verleihen konnte. So, und dann hatte ich schon dargestellt, dass es ein permanentes Interesse des Kapitals ist, permanent die Produktivkraft zu steigern, um gegenüber den Konkurrenten Kostenvorteile und dadurch also Kostenvorteile zu erlangen und Marktanteile zu erobern. Dazu jetzt auch nochmal eine geschichtsphilosophische Deutung von Marx. 510 folgende wieder. Die moderne Industrie betrachtet und behandelt die vorhandene Form eines Produktionsprozesses nie als definitiv. Ihre technische Basis ist daher revolutionär, während die aller früheren Produktionsweisen wesentlich konservativ war. Durch Maschinerie, chemische Prozesse und andere Methoden wälzt sie beständig mit der technischen Grundlage der Produktion die Funktionen der Arbeiter und die gesellschaftlichen Kombinationen des Arbeitsprozesses um. Sie revolutioniert damit ebenso beständig die Teilung der Arbeit im Innern der Gesellschaft und schleudert unaufhörlich Kapitalmassen und Arbeitermassen aus einem Produktionszweig in den anderen. Die Natur der großen Industrie bedingt daher Wechsel der Arbeit, Fluss der Funktion, allseitige Beweglichkeit des Arbeiters. Andererseits reproduziert sie in ihrer kapitalistischen Form die alte Teilung der Arbeit mit ihren knöchernen Partikularitäten, nämlich den Ausbildungsberufen, für die man sich qualifiziert. Man hat gesehen, wie dieser absolute Widerspruch alle Ruhe, Festigkeit, Sicherheit der Lebenslage des Arbeiters aufhebt, ihm mit dem Arbeitsmittel beständig das Lebensmittel aus der Hand zu schlagen und mit seiner Teilfunktion ihn selbst überflüssig zu machen droht. Wie dieser Widerspruch im ununterbrochenen Opferfest der Arbeiterklasse maßlosester Vergeudung der Arbeitskräfte und den Verheerungen gesellschaftlicher Anarchie sich austobt. Naja, und ihr kennt das heute. Natürlich wird beständig rationalisiert, beständig entstehen wieder neue Arbeitslose, die sich dann erstens in Eigeninitiative um neue Jobs bewerben müssen. Dazu müssen sie sich gegebenenfalls umqualifizieren. Und entweder bezahlen sie dann diese Umschulung aus eigenen Mitteln, aus privater Tasche, oder das Arbeitsamt schätzt es selber so ein, dass der Job, für den sie sich gerade umschulen wollen, auch tatsächlich einer ist, für den gerade momentan auf dem Arbeitsmarkt größere Nachfrage besteht. Und unter dieser Bedingung und unter der allein, dass ein gesellschaftlicher Bedarf des Kapitals überhaupt nach zusätzlichen, was weiß ich, meinetwegen Metallschlossern besteht, unter dieser Voraussetzung dürfen sich dann arbeitslos gewordene Schneider auch zu Metallschlossern umschulen lassen. Also der Zwang, sich für beliebige Tätigkeiten zu qualifizieren, ist allgemein. Der Einzelne hat aber eine bestimmte Vorbildung oder Vorausbildung, von der er zehren kann. Und er muss dann eben auf Teufel komm raus zusehen, wie er sich umqualifiziert. Und die wesentliche Hilfe bei dieser Orientierung ist halt der Druck, den man vom Arbeitsamt bekommt. Wenn man sich dem dann nicht adäquat fügt und nicht das macht, was von einem erwartet wird, dann wird einem die Stütze gestrichen und dann sieht es eben tatsächlich wieder so aus wie im Frühkapitalismus. Dann hat man überhaupt keine Reproduktionsgrundlage. Weil man das weiß, weil man diesen größten anzunehmenden Unfall antizipiert, fügt man sich dann eben dem Druck. So, und dann noch zum Abschluss dieses Blocks das letzte Zitat. Aller kapitalistischen Produktion, soweit sie nicht nur Arbeitsprozess, sondern zugleich Verwertungsprozess des Kapitals, ist es gemeinsam, dass nicht der Arbeiter die Arbeitsbedingungen, sondern umgekehrt die Arbeitsbedingungen den Arbeiter anwendet. Aber erst mit der Maschinerie erhält diese Verkehrung technisch handgreifliche Wirklichkeit. Durch seine Verwandlung in einen Automaten tritt das Arbeitsmittel während des Arbeitsprozesses selbst dem Arbeiter als Kapital gegenüber, als tote Arbeit, welche die lebendige Arbeitskraft beherrscht und aussaugt. Die Scheidung der geistigen Potenzen des Produktionsprozesses von der Handarbeit und die Verwandlung derselben in Mächte des Kapitals über die Arbeit vollendet sich, wie bereits früher angedeutet, in der auf Grundlage der Maschinerie aufgebauten großen Industrie. Das Detailgeschick des individuellen, entleerten Maschinenarbeiters verschwindet als ein winzig Nebending vor der Wissenschaft, den ungeheuren Naturkräften und der gesellschaftlichen Massenarbeit, die im Maschinensystem verkörpert sind, und mit ihm die Macht des Meisters bilden. Und wenn dieses Resultat mal eingetreten ist, wenn also die ganzen Potenzen der menschlichen Gattung, die sich in Wissenschaft und Technologie entfaltet haben, dem Kapital botmäßig gemacht sind, und wenn der Arbeiter von diesen Potenzen angewandt wird, statt sie selber für seine Interessen anwenden zu können, naja, dann ergibt sich die merkwürdige Situation, dass es so erscheint, als ob aller wissenschaftlicher und technischer Fortschritt dem Kapital selber zu verdanken ist. Und ihr kennt die Ideologien, dass zum Beispiel in Tarifauseinandersetzungen zwischen Gewerkschaften und Unternehmerverbänden die Unternehmerverbände selber gerne ins Feld führen, und die Gewerkschaften gestehen ihnen dieses Argument sogar häufig zu, dass gegenüber der lebendigen Arbeit, die die Arbeiter verrichten, das Kapital eben für die Investitionen zuständig ist, dass das Kapital es ist, das die Steigerung der Produktivität besorgt, ohne die man auf dem Weltmarkt nicht mehr konkurrenzfähig ist. Also macht sich das Kapital sozusagen selber das Lob zu eigen, das Eigenlob zu eigen, dass es selbst die Instanz ist, die den technischen Fortschritt organisiert, auf dessen Grundlage es überhaupt möglich ist, dass Arbeiter weiterhin Arbeit finden in dieser Gesellschaft. Täte das Kapital das nicht, würde es nicht investieren, dann gäbe es auch keine Arbeit. Also sollen sich die Arbeiter gefälligst bedanken für diese Leistung des Kapitals. Und dann hat man eben das merkwürdige Phänomen, dass die Arbeiterklasse selber gespalten ist in einen großen Teil, der die niederen Tätigkeiten verrichtet, und einen Teil von Elitearbeitern, von Ingenieuren, die dem Kapital genau die Technik dahinstellen, die es braucht, um die Produktivität zu steigern und sich in der Konkurrenz mit seinesgleichen besser durchzusetzen. Und wie gezeigt, führt das dann eben dazu, dass eine Menge Arbeiter aus dem Produktionsprozess jedes Mal verdrängt werden. Man kann noch eine Überlegung hinterher schicken. Man kann ja beobachten, dass seit etwa 40 Jahren die Zahl der Arbeitskräfte, zumindest in Deutschland oder meinetwegen in den USA, ungefähr konstant geblieben ist. Also es hat einen rasanten technischen Fortschritt gegeben. Es hat keine große Reduktion der Zahl der Arbeiter gegeben. Was ist die Bedingung der Möglichkeit? Wenn ich doch vorher ausgeführt habe, Produktivkraftsteigerung besteht doch eigentlich genau darin, dass immer mehr Arbeit überflüssig gemacht wird oder immer mehr Arbeiter überflüssig gemacht werden. Setzen wir mal voraus, dass vor 40 Jahren der Binnenmarkt selber schon gesättigt war mit Produkten der heimischen Industrie oder der anderen fremdländischen Industrien, die auf diesem Markt agiert haben damals. Also wenn der Binnenmarkt damals schon gesättigt war und wenn dann die Produktivkraft der Arbeit krass gestiegen ist, dann kann nur dann eine identische Zahl Arbeiter beschäftigt werden, wenn man über den Binnenmarkt hinaus den Weltmarkt erobert hat. Wenn also die Ausdehnung des Produktionsumfangs mit der Steigerung der Produktivität selber Schritt gehalten hat. Die Bedingung dafür, dass in Deutschland und in den USA oder Japan ungefähr gleich große Zahlen der Beschäftigten existieren, trotz des Produktivkraftfortschritts, ist, dass man den Weltmarkt erobert hat und entsprechend in anderen Ländern, anderen Unternehmungen, deren Binnenmärkte abgejagt hat. Und mit diesem Argument ist dann eigentlich auch der Nachweis erbracht, dass auch im Weltmaßstab der Fortschritt der Produktivität der Arbeit keine zusätzlichen Arbeitsplätze stiftet, sondern vernichtet. Und die Ideologie, die von bürgerlicher Seite immer ins Feld geführt wird, ist, man braucht ja den technischen Fortschritt, erstens überhaupt, um konkurrenzfähig zu bleiben, aber das würde ja dann eigentlich meinem Argument Wasser auf die Mühlen geben. Das heißt ja gerade Verdrängung von Arbeit anderswo. Also man braucht den technischen Fortschritt, weil nur Investitionen neue Arbeitsplätze schaffen. Es gibt ein eigenes Unterkapitel bei Marx im 13. Kapitel, das 7. Unterkapitel, das hat den Titel die sogenannte Kompensationstheorie. Und da widerlegt er mit recht einfachen Argumenten, warum Investitionen gesellschaftlich betrachtet nicht zusätzliche Arbeit schaffen oder Arbeitsplätze schaffen, sondern eben Arbeitsplätze kaputt machen, verdrängen. Und dass eine stagnierende oder sogar wachsende Arbeiterbevölkerung nur dann zu haben ist, wenn das Kapital den Produktionsumfang massiv ausweitet. Naja, und wenn nicht im selben Maße die Weltbevölkerung und damit auch die Bedürfnisse wachsen, dann hat man da eine systematische Schranke für die Einstellung zusätzlicher Arbeiter. Dann ist die Konsequenz, dann wird man halt mit immer weniger Arbeitskräften immer mehr Zeug herstellen. Und das heißt nichts anderes, als dass ein Großteil der Bevölkerung für das Kapital überflüssig ist. Und alle Reden über die sogenannte Bevölkerungsexplosion in der dritten Welt bedeuten demzufolge auch gar nichts anderes, als dass da eine ganze Menge Leute einfach zu viel sind, nämlich für das Kapitalbedürfnis. Die sogenannte Übervölkerung besteht in gar nichts anderem, als darin, dass es eine Menge Leute gibt, die keine eigene Existenzgrundlage haben und die auch nicht vom Kapital gebraucht werden, also schlicht zu viel sind. So. Jetzt bin ich mit diesem ersten langen Block durch. Wenn ihr Fragen oder Einwände habt, könnt ihr die gerne jetzt stellen. Dann können wir eine Weile darüber diskutieren. Ich verstehe dich kaum. Dort, wo es sozusagen um die Macht des Meisters geht, zählt es sozusagen darauf ab, auf diesen Begriff des General Intellect, den Marx später entwickelt. Weil, ja. Das steht damit im Zusammenhang, ja. Also mit dem Meister ist ja erstmal der Eigentümer des kapitalistischen Betriebs gemeint, der diese vielen Arbeiter anwendet für seinen Profit. Der hat nun eben erstens eine Menge Ingenieure und Facharbeiter eingestellt, die diese Resultate von Wissenschaft, geronnen in Form von Technik, in seinem Betrieb für ihn nutzbar machen und mit deren Hilfe er dann das große Heer an einfachen Arbeitern ausbeuten kann. Darauf zielt es ab. Also es ist ein Produktionsapparat entstanden, der einem zentralen Kommando gehorcht. Und dieses Kommando wird dann natürlich delegiert an diejenigen, die da gewissermaßen als Ingenieure und Vorarbeiter dem Rest der Arbeitskolonne vorangestellt sind. Und die Macht zur Ausbeutung der Arbeiter ist gewissermaßen in Gestalt dieser Maschinerie vergegenständigt. Okay, also es ist halt, es geht dann nicht um die General Intellect, wo es auch sozusagen darum abzielt zu sagen, dass das Wissen und so weiter in der Maschinerie verkörpert ist. Das ist ein anderes Konzept. Oder? Doch, das steckt damit drin. Also ja. General Intellect, der deutsche Ausdruck dafür, den Marx dann an verschiedenen Stellen im Kapital verwendet, ist die allgemeine Arbeit im Unterschied zur produktiven Arbeit. Allgemeine Arbeit ist dann eben genau diese wissenschaftliche Erkenntnisarbeit von Theoretikern und die technologische Arbeit von Ingenieuren. Und was ist mit Leuten, die sich mit Geisteswissenschaften beschäftigen zum Beispiel? Also könnte man sie auch irgendwie da rein interpretieren? Oder würde man eher sagen, also Geisteswissenschaftler produzieren so eine Art Erfahrungswissen, von dem du halt vorher gesprochen hast, das halt vor sozusagen industriell ist? Ich behandle das nachher noch genauer in Bezug auf die Sozial- und Geisteswissenschaften. Zwei Aspekte würde ich da unterscheiden. Das eine ist, es ist fraglich, ob das, was unter dem Namen Geistes- oder Sozialwissenschaft läuft, überhaupt Wissenschaft ist. Das geht eben auf diese Nachfrage, ist es Erfahrungswissen oder mehr? Schicke ich jetzt zumindest mal voraus, ist zumindest problematisch, da überhaupt von Wissenschaft im strengen Sinne zu sprechen. Das zweite ist, natürlich wendet das Kapital eine Menge Leute an, die vorher gesellschaftswissenschaftliche Fächer studiert haben. Also Betriebswirtschaftler, Juristen kann man sogar auch dazu rechnen, Sozialwissenschaftler und so weiter, die werden ja schon beschäftigt von großen Unternehmen. Dann gibt es noch den großen Bereich der staatlichen Verwaltung, wo solche Leute auch arbeiten. Der allgemeine Titel, unter den ich das zusammenfassen würde, wäre der Sozialtechnik. Und dann kann man vielleicht da eine Analogie finden, da auch von sowas wie Sozialtechnologie sprechen. Wenn es keine weiteren Nachfragen gibt, dann würde ich mit dem zweiten Teil weitermachen und mit dem zweiten wichtigen Argument. Ich habe nur noch fragen, ja. Aber wir haben ja irgendwie die ganze Zeit auch wachsende Märkte. Ne? Also wenn man sich in Afrika, Asien mal anguckt, die haben ja noch gar keine Infrastruktur, keine Medikamentenversorgung und das wächst ja die ganze Zeit. Und insofern würde ich ja sagen, irgendwie macht das ja gar kein Problem, wenn die Produktion hier steigt, dann entwickelt sich ja auch die ganze Welt irgendwie quasi hoffentlich weiter in der Theorie. Also erstmal, ne? Naja, die Zahlungskraft ist bei vielen Leuten im Trikont, also in Asien, Südamerika, Asien, nicht da. Die können sich diese neuen tollen Medikamente nicht leisten. Oder Kredite vielleicht? Ja, gut. Kredite bedeuten, dass man erstens die zurückzahlen muss, zweitens die Zinsen zahlen muss, drittens ist dann die Frage, wo generiert man denn die Einnahmen, um Tilgung und Zins zahlen zu können? Und man kann ja zumindest empirisch beobachten, es gibt schon sowas wie eine Schuldenfalle der Staaten der dritten Welt. Und wenn wir von diesen Staaten reden, die verschuldet sind, dann haben wir noch lange nicht von den Menschen geredet, die diese Medikamente brauchen. Und das große Kreditaufkommen, was man da feststellen kann, ist ja erstmal eins, das zwischen Staaten stattfindet, die damit ihre eigene Infrastruktur ausbauen wollen und die das in der Regel so tun, dass dann die Rohstoffe, die sie in ihren Ländern produzieren, abtransportiert werden in die industriellen Zentren und da profitabel weiterverarbeitet werden. Die Leute sehen davon nicht viel. Oder sie sehen dadurch eben eigentlich nur weiteres Elend. Ich wollte auch direkt dazu was kurz sagen. Das das ist ein allgemeiner Irrglaube, ist, glaube ich, dass man irgendwie so mit Medikamenten den Leuten helfen könnte oder so. Die beuten die Leute aus und die haben da genug Heilkräuter, die in Afrika und Asien und überall, durch die ganzen Kriege, die der Westen angezettelt hat, durch die Kolonialmächte, haben sie das ganze Wissen verloren, das überhaupt anzuwenden. Und denen diese ganzen dreckigen Medikamente zu geben, die diese Medizinmafia hier bei uns schon anwendet, so Ritalin und so. Ja, aber dann trifft das Wasser so. Das ist naiv, das zu denken, so. Nichts gegen nichts, aber das ist auch diese ganzen Hilfsgelder, wo die da eigentlich Straßen bauen, damit sie dann ihre Produkte dann halt so besser transportieren können. Die investieren und verdienen an diesem ganzen Geld. Das ist der Glaube, dass wenn wir wachsen, diese Leute auch mit uns wachsen. Und vor allem, weil wir das Beste sind und die dann so klein mitgeholt werden, das ist Blödsinn. Ja. Die haben genug selber, wir beuten die aus den Ressourcen. Und das ist das, was in den Medien hier verbreitet wird, diese Irrglauben sozusagen. Ja, die Landwirtschaft ist ja selber ein Feld, in dem auch massiv Resultate von Wissenschaft angewandt werden. Und eben in Ländern wie Afrika führt es dazu, dass dann große Monokulturen angelegt werden. Die Flächen, die man dafür braucht, nimmt man erstmal den Leuten weg. Die werden dann vertrieben auf schlechtere Böden, wo sie sich noch prekärer als bisher dann in Subsistenzwirtschaft durchschlagen müssen. Und auf diesen Monokulturen werden dann Güter für den Export produziert, um am Weltmarkt zu verdienen. Um diese Möglichkeit am Weltmarkt mit solchen Rohstoffen oder Agrarprodukten zu konkurrieren, zu verdienen, konkurrieren dann wieder ganz viele dieser Länder, sodass die in einem permanenten Preiskampf miteinander stehen und dann sind wir wieder drin in der Schuldenfalle. Ich mach mal weiter. Wir können auch manches nachher in der schließenden Diskussion dann noch zurückkommen. Was ich jetzt noch nachweisen muss, ist, warum kann denn in der Regel das Kapital selber den Forschungsprozess, dessen Resultate es offensichtlich nutzt, gar nicht selber organisieren? Warum muss das der Staat machen? Und, oder zumindest, warum kann die notwendige Grundlagenforschung nicht vom Kapital betrieben werden? Warum ist es in der Regel nur der High-End-Bereich, der dann tatsächlich von kapitalistischen Unternehmen organisiert wird? Erstes generelles Argument. Forschungsarbeit überhaupt ist eine Arbeit, deren Resultate nicht garantiert sind. Die kann schiefgehen. Es kann sein, dass überhaupt keine Resultate dabei herauskommen. Zweitens, selbst wenn Resultate herauskommen, die dann irgendwann mal auch in Anwendung transformiert werden können oder nutzbar gemacht werden können für irgendwelche Produktionszwecke, dann ist überhaupt nicht auszumachen, in welchem Aufwand, in welchem Verhältnis Aufwand an Arbeit und Geldern und Ertrag zueinander stehen. Es ist vorher nicht auszumachen, um wie viel produktiver eine Maschine dann ist, wenn man sich an deren Konstruktion heranmacht. Also erstens, die Forschungsinvestition ist überhaupt ein Risiko und kann bedeuten, dass man da viel Geld reingesteckt hat, ohne überhaupt irgendeinen Nutzen davon zu haben. Zweitens, selbst wenn dann solcher Nutzen sich einstellt, ist es vorher nicht zu kalkulieren. Es gibt kein geregeltes Maß, wie viel Investition, wie viel ökonomischen Nutzen hinterher erbringt. Deshalb ist es für das Kapital ganz grundsätzlich schon mal ein Risikounterfangen, überhaupt Forschung zu betreiben. Zweitens, wenn man selber Forschung betreibt, im eigenen Konzern, naja, dann muss man dafür eben eine Menge Leute und eine Menge Geld mobilisieren. Die Leute kosten auch wieder Geld. Man hat also eine Menge Kosten erstmal. Und wenn man dann Resultate hat, die man verwenden kann, vielleicht sogar so, dass man tatsächlich gegenüber den Konkurrenten jetzt einen Vorsprung realisiert hat, entweder weil man produktiver produziert oder weil man bessere, neuartige Gebrauchswerte herstellen kann, die man auf dem Markt konkurrenzlos verkaufen kann. Wenn sich das einstellt und dann andere Unternehmen die Ergebnisse, die man selber erforscht hat, einfach pflücken, naja, dann geht auch die Rechnung schon wieder nicht auf. Das Kapital hat also erstmal nur ein Interesse daran, eigene Forschung in Gang zu setzen, wenn es die Forschungsresultate auch für sich exklusiv nutzen kann. Nun beruht aber andererseits der Einsatz von Kapital darauf, dass man tendenziell alle Resultate sämtlicher Einzelwissenschaften für sich nutzen kann. Also dass man zumindest die Möglichkeit des Zugriffs darauf hat. Beispielsweise in der Automobilfabrikation Da wird ein ganzer Rattenschwanz von verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen zusammenkommen und von verschiedenen technologischen Forschungen, die sich dann am Ende niederschlagen in der Konstruktion ganz bestimmter Maschinen, ganz bestimmter Computeranlagen, ganz bestimmter Arbeitsverfahren etc. Eine Vielzahl von unterschiedlichsten Forschungen gehen da ein und kein Einzelunternehmen kann alle Arbeiten, die dafür nötig sind, diese Resultate hervorzubringen und die Apparate hervorzubringen, mit denen da geforscht wird und mit denen dann hinterher produziert werden soll. Kein Einzelkapital kann das alles unter seinem eigenen Dach bewerkstelligen. Also das ist ein Ideal und es gibt auch immer wieder Versuche bei sogenannten großen Mischkonzernen, möglichst viel unter dem eigenen Dach hinzubekommen. Aber tendenziell ist jedes Einzelkapital auf die gesamte gesellschaftliche Arbeit angewiesen. Andererseits versucht es, seine eigene Forschung möglichst geheim zu halten, wenn die denn Resultate hervorgebracht hat. Das ist ein Widerspruch. Und der Widerspruch ist in drei Etappen zu lösen durch die staatliche Intervention. Erstens, der Staat sorgt dafür, dass an den allgemeinen öffentlichen Universitäten und an besonderen staatlichen Forschungseinrichtungen Grundlagenforschung betrieben wird. Das ist erstmal die ganze theoretische Forschung, also theoretische Naturwissenschaft. Und dann der ganze Bereich der Technologie, der eben darin besteht, diese theoretischen Resultate überhaupt umsetzbar zu machen in Gestalt von Technik. Diese Grundlagenforschung richtet der Staat ein, weil er weiß, dass alle Einzelkapitale oder das Gesamtkapital seiner Nation eben darauf angewiesen ist, dass es einen gesellschaftlichen Forschungsprozess gibt, in dem auch die einzelnen Wissenschaftler einander zuarbeiten müssen. Auch das ist ein weiteres Problem, dem das Kapital nur sehr schlecht Herr werden kann. Die einzelnen Wissenschaftler, die tüfteln ja nicht mehr in ihrer kleinen Werkstatt, wie das vielleicht vor 4 Jahrhunderten noch war, was weiß ich, bei Leonardo da Vinci oder so, sondern der Forschungsprozess ist selber erstens ein Arbeitsteiliger über die Generationen hinweg. Wissenschaftler müssen mit bereits gewonnenen Resultaten ihrer Vorgänger arbeiten, um die weiterzuentwickeln. Sie müssen auf dieses Wissen vergangener Generationen zugreifen. Zweitens kooperieren sie zeitgleich miteinander, innerhalb ihrer Disziplin und über die Fachgrenzen hinaus. Drittens brauchen sie für ihre Forschungsprozesse allerhand Apparaturen, Instrumente, Messtechnik etc. Die muss auch von irgendwem gesellschaftlich hergestellt worden sein. Das produziert auch nicht der einzelne Wissenschaftler für sich. Also die Arbeit der Wissenschaftler selber setzt einen gesellschaftlichen Produktionsprozess voraus von Apparaturen, mit denen geforscht wird, oder die Herstellung von Materialien, die Chemie zum Beispiel, die stellt sich ja ihre Arbeitsgegenstände erst selber her. Die sind ja nicht einfach der Natur entnommen, sondern die werden aus dem Naturzusammenhang heraus präpariert und durch Analysen und Synthesen dann erst gestiftet. Also die Erzeugung der Forschungsmaterialien, der Apparaturen, der Messinstrumente setzt einen ganzen gesellschaftlichen Arbeitsprozess voraus. Und eben die intellektuelle Kooperation der Wissenschaftler, die muss auch gesellschaftlich zusammengeführt werden. Und der Staat ist der Sachwalter dieses Problems. Dafür richtet er einen systematisch gegliederten Forschungsbetrieb ein. Das Kapital kann das nicht machen, wie ich gesagt habe, weil es an seinem eigenen Profitinteresse da scheitert. Oder andersrum, die Bedingungen, die nötig wären, um das zu organisieren, sind solche der gesellschaftlichen Organisation von Arbeit und Produktion. Und das Kapital mit seinem Profitinteresse, mit seinem partikularen Interesse, kann kein Interesse daran haben, dass seine eigenen Ergebnisse anderen Kapitalen zur Verfügung stehen, muss also auf Geheimhaltung des Wissens achten, ist aber andererseits auf die Verbreiterung, auf die Verallgemeinerung von Wissen angewiesen. Der Widerspruch kann nur gelöst werden, indem der Staat dann zwei wichtige Rechtsvorschriften unternimmt. Erstens, oder Entschuldigung, ich muss noch einen Schritt vorweg schicken, den ich jetzt in meiner Gliederung übergangen habe. Wenn der Staat einen solchen Wissenschaftsbetrieb einrichtet, dann heißt das natürlich, er alimentiert auch die Wissenschaftler in diesem Betrieb. Er zahlt ihnen Gehälter. Und ganz allgemein ausgedrückt ist überhaupt Wissenschaft nur dann möglich, wenn gesellschaftlich ein Mehrprodukt erzeugt wird, aus dem diese Wissenschaftler dann alimentiert werden. Und das heißt, es müssen andere mehr Arbeit verrichtet haben, als zu ihrer eigenen Erhaltung nötig ist oder als zur Erhaltung der produktiven Funktionen nötig ist. Es muss gesellschaftlich ein Teil der Gesamtarbeit als Mehrarbeit für Wissenschaftler und Wissenschaft verausgabt werden. Aristoteles hat das schon erkannt in der Antike, dass es diesen Zusammenhang gibt. Da gibt es zu Beginn der Metaphysik im ersten Buch schon die Formulierung, dass Wissenschaft Muße, also freie Zeit, voraussetzt. Und das setzt voraus, dass diejenigen, die Wissenschaft treiben, von der Notwendigkeit, für ihre eigene Reproduktion zu arbeiten, freigestellt sein müssen. Und wenn sie nicht für ihre eigene Reproduktion arbeiten, dann müssen andere eben die Lebensmittel erzeugen, die sie verbrauchen. So, und an der Stelle würde ich gerne das nächste Zitat zum zweiten Teil bringen. Das ist von Peter Bulthaupt aus dem Text Die wissenschaftliche Hochschule, Staatsanstalt oder Gelehrtenrepublik. Und der Aufsatz ist in einem der Bücher, die da hinten ausliegen, veröffentlicht. Da heißt es, gesetzt, das heißt angenommen, Philosophie und Mathematik seien die ersten Gestalten der Wissenschaft, so wäre es eine Illusion anzunehmen, die das Mehrprodukt schaffen, täten das, damit Philosophen und Mathematiker Muße finden. Damit sie Muße finden, sich der Wissenschaft zu widmen. Die Produzenten waren vielmehr von ihren Herren dazu gezwungen worden, für deren Bedürfnisse und angenehme Lebensführung Mehrprodukt zu produzieren. Hatten die Herren davon reichlich, also mehr, als sie für sich und die Aufrechterhaltung ihrer Herrschaft verbrauchten, so konnten sie sich als Mäzene betätigen und sich Wissenschaftler, Philosophen und Mathematiker halten. Und die Wissenschaft erschien dann als Manifestation luxurierender Herrschaft. Nun richtete sich aber das, was die ausgehaltenen Wissenschaftler herausfanden, nicht unbedingt nach dem Wunsch und Willen derer, von denen sie ausgehalten wurden. Und Platon ließ seinen Sokrates vorführen in dem Dialog Menon, dass auch ein Sklave in der Lage war, die Wahrheit und mit ihr die notwendige Geltung eines mathematischen Satzes einzusehen. Das Lob der Herrschaft, der sie die Freiheit zur Forschung verdankten, ließ sich nicht mehr vereinbaren mit dem, was sie an Wahrheit herausbekamen, denn eine Wahrheit gilt ohne Ansehen der Person für alle vernünftigen Sinnenwesen. Zitat Schiller aus dessen akademischer Antrittsvorlesung: Was einer im Reiche der Wahrheit erwirbt, hat er allen erworben. Die beiden Momente der Wissenschaft, das historisch zufällige aristokratischer Herrschaft und das logisch notwendige egalitärer Geltung ihrer Resultate, stimmen nicht zusammen. Also die Wissenschaft setzt auf der einen Seite das allgemeine Vernunftvermögen voraus, das jedem Menschen gegeben ist. Und wenn sie wirklich Wissenschaft ist, dann produziert sie objektive Resultate, also Urteile über ihre Gegenstände, die mit strenger Notwendigkeit und Allgemeinheit gelten, und die können von jedem Menschen eingesehen werden. Nach der Seite des Denkvermögens und nach der Seite der Denkresultate ist die Wissenschaft bestimmt durch die Allgemeinheit der Vernunft. Sie ist andererseits bedingt, historisch, dadurch, dass unter dem Zwang von Herrschaft ein Mehrprodukt geschaffen wurde, und dass von diesem Mehrprodukt dann Wissenschaftler alimentiert worden sind. Und da diese Schaffung von Mehrprodukt nicht ohne die Herrschaft zustande kam, erscheint historisch die Herrschaft als Bedingung von Wissenschaft. Das ist in kurzer Form eigentlich das zentrale Argument der Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer. Und das findet seine Fortsetzung dann in der Frage, für welche Zwecke eigentlich geforscht wird und welchen Interessen die Resultate von Wissenschaft dann dienstbar gemacht werden. So, wenn man diesen Grundwiderspruch sich bewusst gemacht hat, dann führt das auf das Problem, das man ja auch historisch beobachten kann, dass in früheren Zeiten, in der Antike und im Mittelalter, die Herren sich entweder Wissenschaftler oder Dichter oder Philosophen gehalten haben an ihren Höfen, die für sie dann allgemein menschliche Kulturprodukte erzeugt haben. Sei es zum individuellen Vergnügen, zum Beispiel bei der Dichtung, sei es, weil sie ein Interesse an der Entwicklung ihrer Militärtechnik hatten, sei es, weil meinetwegen in Mesopotamien nach der Überschwemmung der Felder immer wieder die Feldergrenzen neu vermessen werden mussten und man dafür dann Geometer brauchte. Die Herrschaft ist erstmal die Instanz, die diese Wissenschaftler alimentiert und die ihnen auch die Aufträge zuteilt, wofür sie zu forschen haben oder was sie zu erforschen haben. Wenn die Herrschaft versucht, den Wissenschaftlern von vornherein vorzuschreiben, welche Resultate sie erbringen sollen. Und wenn sie sich dann permanent in den Forschungsprozess einmischen, dann kann das dazu führen, dass die Wissenschaftler sich entscheiden müssen, ob sie jetzt um der Erkenntnis willen weiterhin auf strenge Objektivität gerichtet die Sache erforschen oder ob sie die Sache dem ihren Dienstherren so darstellen, wie er das gerne hätte. Und es hat historisch etliche Beispiele dafür gegeben, dass tatsächlich die Resultate, die Wissenschaftler hervorgebracht haben, den Herren dann gar nicht so lieb waren und dass die Wissenschaftler dann dafür bestraft worden sind, dass sie sozusagen die intellektuelle Redlichkeit behalten hatten, auf der Wahrheit zu bestehen. Und es gibt umgekehrt wahrscheinlich noch mehr Beispiele dafür, insbesondere dann im Bereich der Kulturproduktion, der Dichtung, dass man es damit der Wahrheit dann nicht so genau nimmt, dass man also das Lob der Herrschaft singt, obwohl das nicht zu begründen ist. Also, dieser Widerspruch zwischen der Partikularität des Herrschaftsinteresses, von dem die Wissenschaft erstmal ihren Ausgang nimmt, und dem immanenten Charakter der Wissenschaft, nämlich ihrer allgemeinen Geltung, dieser Widerspruch birgt in sich die Gefahr der Korruption der Wissenschaftler und der Wissenschaft selber. Entweder bleiben die Wissenschaftler der Wahrheit verpflichtet, dann gefährden sie damit ihre Reproduktion, wenn ihnen der Herrscher das übel nimmt. Oder sie sind dem Herrscher verpflichtet und produzieren dann korrupte Resultate. Die Einsicht in diesem fundamentalen Widerspruch ist der Grund, warum überhaupt historisch die Freiheit der Wissenschaft institutionalisiert wurde. In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1789 ist das in Artikel 11 sozusagen als Unterrubrik der allgemeinen Meinungsfreiheit zum ersten Mal verfassungsmäßig fixiert worden. Da steht, ich lese es jetzt nicht auf Französisch vor, die freie Äußerung von Gedanken und Meinungen ist eines der kostbarsten Menschenrechte. Jeder Bürger kann also frei reden, schreiben und drucken, vorbehaltlich seiner Verantwortlichkeit für den Missbrauch dieser Freiheit in den durch das Gesetz bestimmten Fällen. Und die deutsche Variante im Grundgesetz lautet dazu: Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Auf diesen zweiten Satz gehe ich am Ende des Vortrags ein, den lassen wir jetzt nochmal beiseite. Ich habe gerade dargestellt, wenn der Forschungsprozess selber durch die Interessen der Herrschaft gesteuert wird, dann ist immer die Gefahr gegeben, dass er selbst korrupte Resultate hervorbringt, die nicht brauchbar sind. Das heißt, umgekehrt, will die Herrschaft brauchbare Resultate von wissenschaftlicher Forschung zur Verfügung haben, dann muss sie sich selber des willkürlichen Eingriffes in den Forschungsprozess enthalten. Und die Freiheit der Wissenschaft, so wie sie verfassungsmäßig verankert ist, ist erstmal gar nichts anderes als Ausdruck dieses Herrschaftsinteresses. Es sollen Resultate produziert werden, die gesellschaftlich brauchbar sind, die für zunächst mal für beliebige Zwecke brauchbar sind, ganz einfach, weil diese Resultate objektive Geltung haben, weil sie die Sachen erklären, um die es da geht. Davon unabhängig dann nochmal die Frage, was dann mit den geronnenen Resultaten, also mit den in Gestalt von Technik geronnenen Resultaten, gesellschaftlich angestellt wird. Und ich habe vorher ausgeführt, wie das im Kapitalismus läuft. Man kann jetzt also als erstes Resümee festhalten, die Freiheit der Wissenschaft ist eine Bedingung dafür, dass ein, sei es staatlicher, sei es privater Forschungsprozess installiert wird, der Resultate hervorbringt, die dann für den Auftraggeber der Forschung brauchbar sind. So, und dann kann ich jetzt wieder anknüpfen an der Schleife, bei der ich vorhin ausgestiegen bin. Bei der Grundlagenforschung ist offenbar, die liefert keine Resultate, die jetzt schon praktisch Anwendung finden könnten. Diese Forschung muss der Staat machen. Er muss sie finanzieren, er muss die Wissenschaftler bezahlen, die diese Forschung betreiben. Und weil es Grundlagenwissen ist, dass die Voraussetzung dafür ist, dass dann später darauf basierend irgendwelche Anwendungen entstehen können, weil es ein Grundlagenwissen ist, das gesellschaftlich allgemeine Verbreitung finden soll, ergänzt der Staat die Freiheit der Wissenschaft durch die Publikationspflicht. Also im Bereich der theoretischen Forschung besteht die Pflicht für die Wissenschaftler, ihre Resultate öffentlich zu machen und sie anderen Wissenschaftlern oder dem interessierten Publikum allgemein zur Verfügung zu stellen. Das mag geschehen in eigens dafür geschaffenen Universitätsverlagen oder in Zeitschriften, die dann von privaten Verlagen herausgegeben werden. Das mag in Bulletins im Internet passieren. Der Staat macht es den Wissenschaftlern zur Pflicht, ihre Ergebnisse zu publizieren und stellt damit deren Kooperation miteinander sicher. An der Stelle muss er also gegen das ökonomisch ja durchaus naheliegende Interesse vorgehen, die Ergebnisse unter Verschluss zu halten und sie nur bestimmten Interessenten nutzbar zu machen. Der Staat erzwingt die Publikation von Resultaten der theoretischen Forschung. So, jetzt sind wir über den Widerspruch des Kapitals aber nicht hinaus. Das Kapital will ja gerade exklusiv bestimmte Resultate für sich nutzen, um einen Konkurrenzvorteil gegenüber anderen kapitalistischen Betrieben zu haben. Also muss eine weitere rechtliche Ergänzung her, nämlich das Patentrecht. In dem Bereich der anwendungsbezogenen Forschung ist es dann ja wirklich so, dass dann auf Basis der theoretischen Erkenntnisse, die allen zur Verfügung stehen, besondere Verfahren oder Apparate entwickelt werden, mit denen produktiver als bisher oder produktiver als es die Konkurrenten tun, bestimmte Produkte erzeugt werden können. Also es kann kostengünstiger produziert werden oder es kann mehr Zeug in derselben Zeit hergestellt werden. Und die Forschung, die kapitalistische Unternehmen betreiben, ist eigentlich nur diese anwendungsbezogene Forschung. Es gibt dann zwar auch noch öffentliche Stiftungen, die auch von großen Unternehmen, von Konzernen finanziert werden. Was weiß ich, Bill Gates stiftet halt ab und zu mal ein paar Milliarden, damit dann irgendwas Nützliches für die Menschheit herausgefunden werden kann. Aber in der Regel achten die großen Konzerne darauf, dass sie halt für ihre eigene Produktionsabteilung nützliche Erkenntnisse stiften, die technisch umsetzbar sind. Dafür leisten sie sich dann eine eigene Abteilung von Wissenschaftlern und Ingenieuren. Und sie achten darauf, dass das, was die erforschen, möglichst lange Betriebsgeheimnis bleibt. Aber es gibt Betriebsspionage und vielleicht arbeiten andere Forschungsabteilungen in anderen Unternehmen parallel an dem gleichen Problem. Die eigene Spionageabteilung wird es rausfinden. Und man ist also ständig, man läuft ständig Gefahr, dass einem andere mit einer noch besseren Technik selbst wieder Marktanteile abjagen. Und dieser Konkurrenzkampf führt dazu, dass permanent geforscht wird an der Verbesserung der eigenen Produktion oder an der Erzeugung besserer Gebrauchswerte, die sich dann besser verkaufen lassen. Und man will sich ja möglichst schnell auch am Markt präsentieren. Und dafür braucht man die Gewährleistung, dass der eigene Vorteil, den man hat, dadurch, dass man produktiver produziert hat als andere oder dadurch, dass man besseres Zeug herstellt als andere, dass dieser eigene Vorteil nicht dadurch verloren geht, dass andere Betriebe dieselben Einsichten erlangen, die man selber erlangt hat, also über dieselben technischen Möglichkeiten verfügen. Und das Patentrecht vermittelt dann eben den Widerspruch, den ich anfangs dargestellt habe. Das Kapital möchte exklusiv die Vorteile seiner eigenen Forschung nutzen und es ist zugleich darauf angewiesen, die Kenntnisse aller anderen Forschenden der Gesellschaft für sich nutzbar zu machen. Patente sind dann so gestaltet, nicht bloß, dass mit den Lizenzgebühren, die die Patentnehmer dann zu zahlen haben, die Forschungskosten ersetzt werden würden, dass also bloß der Forschungsaufwand entgolten werden würde, sondern die Patentlizenzgebühren, die sind von vornherein darauf kalkuliert, dass wenn ein Unternehmen eine exklusive Verfügung über diese Technik hätte, es auf Jahre hinaus im Vergleich zu seinen Konkurrenten mehr Profit machen würde. Lizenzgebühren berechnen diesen möglichen Extraprofit, den man machen könnte, wenn man exklusiv über diese Technik verfügte. Und dieser mögliche Extraprofit wird dann von den anderen Unternehmen, die diese Lizenzen kaufen, bezahlt. Die müssen also selber von dem möglichen Profit, den sie machen, Abstriche machen, damit sie selber auch diese neue, verbesserte Technik einsetzen können. Sie sind in der Konkurrenz dazu gezwungen, technisch auf das Niveau aufzurüsten, das der Erstanwender dieser neuen Technik jetzt schon erreicht hat. Also die können nicht einfach abwarten und den anderen machen lassen. Aber der Erstanwender hat dann eben den Vorteil, dass die Forschungsausgaben, die er hatte, ihm entgolten werden über die Patentgebühren und dass der Extraprofit, den er gemacht hätte, wenn er die Technik exklusiv einsetzen würde, ihm entgolten wird, dadurch, dass die Patentnehmer ihm Lizenzgebühren zahlen. So, und mit diesem Kunstgriff sichert der Staat einerseits das geistige Eigentum, also sozusagen die Autorität über den Gebrauch dieser neu eingeführten Technik durch andere. Das muss halt bezahlt werden. Und er sichert gleichzeitig damit die Bedingung dafür, dass das Wissen, das die Kapitale selber hervorbringen durch ihre Forschungsabteilungen, allen anderen Kapitalen auch zur Verfügung steht. Der Staat reflektiert darauf, dass der technische Fortschritt gesellschaftlich verallgemeinert werden muss, letzten Endes um der Leistungsfähigkeit seiner eigenen Nation auf dem Weltmarkt willen. So, und ein wichtiger Bereich der Hochschulreform der letzten Jahre waren halt gerade diese Exzellenzinitiativen. Die gehen genau in diesen Bereich. Da soll massiv die Forschung in anwendungsbezogenen Bereichen gefördert werden. Der Wissenschaftsstandort Deutschland soll durch diese Exzellenzinitiativen vorangebracht werden. Durch die zusätzlichen Gelder, die da ausgeschüttet werden, sollen auch zusätzliche Koryphäen aus dem Ausland angezogen werden. Also der Wissenschaftsprozess selber soll dynamischer werden, damit halt deutsche Kapitalien eine Menge neue Patente präsentieren können, die sie dann überall auf der Welt anmelden und mit deren Hilfe sie dann ihre bisher noch ziemlich unangefochtene Position auf dem Weltmarkt weiter verteidigen und ausbauen können. Das erfordert dann wiederum zwischenstaatliche Abkommen darüber, wie mit diesen Patenten zu verfahren ist. Also es muss ein ganzes internationales Patentrecht dann her, damit weltweit Kapitalien die Resultate wissenschaftlicher Forschung in allen anderen Nationen für sich nutzen können. So, und jetzt kann man die Frage beantworten, wem nutzt also die naturwissenschaftliche und ingenieurswissenschaftliche Forschung? Erstens, sie nutzt dem Kapital und sie wird eingesetzt, um die eigene Akkumulation zu beschleunigen und sie macht sich feindlich gegenüber den Beschäftigten geltend, mindestens in der Form von Entlassungen und Lohnsenkungen. Zweitens, sie nutzt natürlich auch dem Staat, nicht nur im Bereich der Rüstung, sondern überall da, wo der Staat tätig ist in Sachen Infrastruktur, greift er natürlich selber auch auf Resultate von Natur- und Ingenieurswissenschaften zu. Und dann gibt es noch den großen Bereich der Sicherheitstechnik, da ist die Informatik dann eben sehr wichtig. Also da ist es auch wieder ein Herrschaftsinteresse, dem die Resultate von Wissenschaft dienen. Und dann gibt es darüber hinaus noch Privatleute, die sich bilden. Man kann sich bilden in den Naturwissenschaften, man kann sich Naturgesetze drauf schaffen, man kann Newton und Schrödinger und Einstein lesen und dann furchtbar viel wissen über die Naturzusammenhänge. Aber als Privatmensch kann man selber das überhaupt nicht anwendungsbezogen transformieren. Also es hilft einem nichts, wenn man die Naturgesetze kennt, weil man gar nicht über das Geld verfügt, um daraus selber als Privatmensch eine Produktion aufzuziehen, die konkurrenzfähig ist, mit der man sich am Markt überhaupt halten kann. Und das, was man so in seinem Privathaushalt dann vielleicht in seiner kleinen Werkstatt zusammenbasteln kann, natürlich auf Grundlage der Kenntnis von Naturgesetzen, das ist in der Regel ein Wissen, das schon Jahrzehnte alt ist. Das, was gerade neu erforscht worden ist oder die Überlegung, dass man selber einen eigenen Forschungsprozess gestaltet, indem man tatsächlich was Neues herausfindet, das scheitert schon mal an den Mitteln, die dafür nötig sind, um die für die Forschung nötigen Einrichtungen überhaupt selber zu machen. Und die Resultate werden nicht von Privatleuten angewandt. Sie werden angewandt durch kapitalistische Unternehmungen, die damit dann Waren produzieren, die sie verkaufen. Kann man was sagen dazu? Hm? Also ein Freund von mir ist Ingenieur der Verfahrenstechnik im Bereich Chemie und was anderes noch, Elektronik. Und der ist halt genauso einer von denen, die du vorhin beschrieben hast, diese Leute, die halt auch mithelfen, dieses Verfahren zu entwickeln. Und der wollte Patent anmelden für etwas, was er da entwickelt hat. Da kommt man mit Minimum 80.000 erst ran an solche Sachen aus. Muss geprüft werden, brauchst du Wirtschaftsprüfer. Das muss schon echt was gut nach Hause sein, um überhaupt ein Patent anzuwenden. Ja. Und noch ein anderes Thema, zum Beispiel, wenn der Staat halt so Sachen, oder wenn das Wissen alt ist, das ist gar nichts Schlimmes. Es gibt altes Wissen, wie zum Beispiel die freie Energiegeschichten. Da gab es auch gerade einen Kongress, den CCH von den Schweizer Wissenschaftlern, man darf Kongresse, Vorträge darüber halten, aber es ist verboten, das anzuwenden, weil der Staat zum Beispiel ja gar kein Interesse daran hat, dass Leute sich selber sowas bauen, weil sie nichts dann verdienen würden an der Energie zum Beispiel, die dabei erzeugt wird. Das heißt, es gibt altes Wissen wie Tesla oder so ein Kram, der schon boykottiert wurde von den Monopolisten, wie Edison damals oder so, und das wird jetzt, kommt jetzt alles wieder zurück. Das heißt, altes Wissen ist gar nicht schlimmes, weil das gar nicht angewendet wird. Ja. Also das Letzte ist ja jetzt ein Beispiel für tatsächlich dann einen staatlichen Eingriff in die Freiheit der Wissenschaft, wo sich halt ein gewisser Vorbehalt des nationalen Souveräns geltend macht. Ne? Energiehoheit ist halt ein wichtiges politisches Thema und da will man verlässliche Bedingungen innerhalb der eigenen Nation stiften. Da greift man dann durchaus auch mal in das freie Forschungstreiben anderer ein. Im Bereich der Rüstung sowieso, ne? Das wird Privatleuten nicht gestattet, das zu machen. Also ich meine jetzt eigentlich genügend Argumente geliefert zu haben, um nachgewiesen zu haben, dass die Nutznießer von Naturwissenschaft und Ingenieurswissenschaft eigentlich nur Kapital und Staat sind. Die Wissenschaftler, die in diesen Bereichen tätig sind, die können sich vielleicht das Selbstbewusstsein zurechtlegen, dass sie deshalb forschen, weil sie die Menschheit voranbringen wollen, weil sie bessere Werkstoffe erzeugen wollen, bessere Maschinen, bessere Produkte möglich machen wollen, die dann jedermann zugutekommen. Ich habe aber ja am Anfang dargestellt, dass ihre eigene Tätigkeit genutzt wird vom Kapital zur Steigerung der Akkumulation und dass es notwendige Konsequenz des Einsatzes wissenschaftlicher Resultate durch das Kapital ist, dass Leute arbeitslos gemacht werden, dass die Löhne sinken, dass die Arbeit intensiviert wird, habe ich zwar noch nicht erwähnt, aber weiß auch jeder. Also das, was als ein Beitrag zur Menschheitsentwicklung erstmal erscheinen mag, für die Wissenschaftler selber, ist von vornherein durch bestimmte ökonomische und politische Zwecke vorbestimmt. Und die entscheiden über die konkrete Gestalt, die diese Forschung dann nimmt. Dass die Wissenschaftler selber diese Illusion haben, sie würden ja nur zum Besten der Menschheit forschen, hat aber wesentlich damit zu tun, dass sie, wenn sie selbst Grundlagenforschung betreiben, eben außerhalb der ökonomischen Sphäre agieren. Sie forschen neben der Ökonomie und nur die Tatsache, dass sie neben der Ökonomie forschen, gestattet ihnen dieses Selbstbewusstsein, dass sie ja gewissermaßen wertneutral agieren, dass sie da moralisch Unverfängliches oder vielleicht sogar Sinnvolles für die Menschheit tun. Und ich habe vorher dargestellt, dass die staatliche Organisation dieses Wissenschaftsprozesses getrennt vom Kapitalbetrieb eine Bedingung dafür ist, dass das Kapital diese Resultate nutzen kann. Das ist gerade die Form, in der die Wissenschaft durch den Staat dem Kapital unterworfen wird. Und Wissenschaftler, die sich das nicht klar machen, die sind betriebsblind. Jetzt könnte ich an der Stelle noch ein bisschen was sagen zu den Geistes- und Sozialwissenschaften. Ich würde das aber gerne für die Diskussion nachher aufheben. Ich würde gerne jetzt noch zur Freiheit der Lehre übergehen und das kurz darstellen. Und in der Diskussion, wie gesagt, können wir dann gerne nochmal über Geistes- und Sozialwissenschaften sprechen. Oder, naja, anders. Ich hatte vorhin schon gesagt, ich bezweifle, dass vieles von dem, was in den geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern vor sich geht, den strengen Begriff von Wissenschaft verdient. Da wird viel Ideologie produziert. Eine ganz, ganz allgemeine Ideologie, die sich dann sozusagen immer konkret wiederfindet in den einzelnen Facharbeiten, eine ganz allgemeine Ideologie ist die subjektivistische Auffassung von dem, was überhaupt Theorie sei. Also die Abkehr von einem strengen Wahrheitsbegriff, die Abkehr davon, dass Wahrheit nun mal die Übereinstimmung des Denkens mit seinen Gegenständen ist. Wie das genau geht, das ist eine Frage, die kompliziert genug ist. Die lässt sich nicht einfach so beantworten. Man hat die Wahrheit nicht einfach in der Tasche. Das ist ein schwieriges erkenntnistheoretisches und logisches Problem, dann darzustellen, wie denn nun Wahrheit genau zustande kommt und was das alles voraussetzt. Aber man hat Kriterien zumindest für das, was ein wissenschaftliches Urteil ausmacht, die einfach sind. Nämlich notwendige und allgemeine Geltung der Urteile über den Gegenstand, habe ich jetzt schon ganz oft gesagt heute Abend. Jetzt gibt es in den Sozial- und Geisteswissenschaften sehr verbreitet die Auffassung, erstens, Wahrheit könne es in Bezug auf deren Gegenstände gar nicht geben, weil diese Gegenstände selber durch menschliches Handeln, Wollen und Wünschen bestimmt seien und darüber lasse sich nichts Objektives aussagen. Und das wird dann generalisiert, indem gesagt wird, dass alles menschliche Wissen ja auch bloß irgendwie von Subjekten gestiftet worden ist. Und dann kann man vergleichen, es gibt religiöse Formen des Bewusstseins, es gibt philosophische, es gibt wissenschaftliche Formen des Bewusstseins. Und dann kann man das alles so darstellen, als ob das miteinander konkurrierende Ansichten von Welt sind. Eben Weltanschauungen. Und wenn man das eigene theoretische Treiben mal selber darauf heruntergebracht hat, dass es eben auch nur eine Weltanschauung ist, die man haben kann oder nicht haben kann, dann unterscheidet sich das, was Theorie heißt, plötzlich gar nicht mehr von dem, was eine Meinung ist. Und ich behaupte, im Wissenschaftsbetrieb, wie er heute sich darstellt, in den Geistes- und Sozialwissenschaften, ist 90% von dem, was da gemacht wird, eigentlich nur Meinungsmache, die mit einem gewissen elaborierten Code ausstaffiert ist und die deshalb als Expertenwissen gilt. Es gibt noch einen zweiten Grund, warum es als Expertenwissen gilt, weil die Leute, die diese bescheuerten Ideologien da verzapfen und verbreiten oder sie sich aneignen in ihrem Studium, nach ihrem Studium, wenn sie außerhalb des Wissenschaftsbetriebs dann tätig werden in verschiedenen Berufen, dort als Experten auftreten können. Dort ist das, was sie sich an Ideologie zurechtgelegt haben in ihrem Studium, dann plötzlich das Expertenwissen oder die Art und Weise, wie sie dann die Probleme betrachten. Und sie haben aufgrund ihrer beruflichen Stellung dann den Rang eines Experten, eines Fachmenschen. Und von dessen Entscheidungen sind andere abhängig. Und die Abhängigkeit anderer von den Entscheidungen, die diese Leute treffen, in ihren beruflichen Funktionen, ist der eigentliche Grund dafür, warum die überhaupt eine Autorität als Experten genießen. Nicht das Wissen, das sie haben, ist es. Sondern die Abhängigkeit anderer, für die sie bestimmte Funktionen verrichten oder über die sie entscheiden. Die ist der Grund dafür, warum die mit ihrem bescheuerten ideologischen Kram als Experten gelten. So, wenn man selber sich als Kritiker dieses relativistischen Wissenschaftsverständnisses hinstellt, und wenn man darauf beharrt, dass die eigenen Einsichten, die man über die Gesellschaft zustande gebracht hat, durchaus den Charakter objektiver Urteile haben. Und das kann man halt nur nachweisen, indem man die begründet und indem man widerstreitende Ansichten widerlegt. Also wenn man das ernst nimmt, wenn man selber wissenschaftlich argumentiert und seine eigenen Urteile begründet und wenn man dann noch sagt, ich bin jetzt auf eine begründete Kritik der Gesellschaft gekommen und ich möchte daraus politische Konsequenzen ziehen. Ich kann wissenschaftlich begründen, dass diese Gesellschaft hier verkehrt eingerichtet ist und ich will sie gefälligst ändern, mit anderen zusammen. Wenn man das tut, dann sprengt man erstens den relativistischen oder pluralistischen Konsens, der im Wissenschaftsbetrieb inzwischen durchgesetzt ist. Dann erweisen sich diese ganzen Pluralisten, die vorher noch gesagt haben, dass sie ja nur beliebige Ansätze hervorbringen, die gar nicht miteinander auf einen Widerspruch gebracht werden dürfen, weil das halt verschiedene Weltsichten sind, die man haben kann oder nicht. Genau die Leute, die vorher noch so argumentiert haben, werden dann plötzlich ganz intolerant gegenüber den Leuten, die auf Wahrheit pochen. Und sie verwickeln sich dann selber in den einzigen Widerspruch oder in den eminenten Widerspruch, dass sie dann die Aussage, dass es keine Wahrheit gäbe, aber selbst für wahr halten. Und mit dieser in letzter Konsequenz terroristischen Auffassung, dass es Wahrheit nicht gäbe und dass deswegen alle, die auf Wahrheit pochen, auch gefälligst nicht mitzureden hätten, wenn es um Gesellschaftliches geht, weil die dann ja dann totalitär oder doktrinär sind, mit diesem terroristischen Argument werden im Wissenschaftsbetrieb schon eine ganze Menge von Marxisten mundtot gemacht. Und dann sorgt einfach die Konkurrenz um Stellen und Gelder dafür, dass diese Leute eben die Stellen und Gelder nicht kriegen. Die werden quasi kaltgestellt auf passive Weise, auf nicht militante Weise. Der Staat erlaubt auch Marxisten weiterhin im bürgerlichen Wissenschaftsbetrieb die marxische Theorie zu vertreten. Insoweit ist auch für Marxisten die Freiheit der Lehre noch gesichert. Aber was dann nicht mehr erlaubt ist, ist, dass man sich dann öffentlich hinstellt und sagt, ich habe als Wissenschaftler dies und jenes herausgefunden ich kann begründen, warum die und die politischen Konsequenzen angesagt sind und ich ziehe diese Konsequenzen jetzt. Ich organisiere mich mit anderen und versuche, meine Einsichten praktisch werden zu lassen. Genau das untersagt der Staat dann. Und zwar erstmal mit der schönen Unterscheidung, dass man im Wissenschaftsbetrieb als Wissenschaftler Lehrfreiheit genießt. Dass man aber in der Öffentlichkeit als Privatmensch auftritt. Und der darf dann seine Meinung sagen, solange sie als bloße Meinung vorgebracht wird. Wenn ich als Privatmensch dann aber den Übergang mache und sage, das, was ich hier in euren Worten als bloße Meinung äußere, das ist gar keine bloße Meinung, sondern das kann ich begründen, und zwar als Wissenschaftler. Das ist eine Erkenntnis und keine Meinung. Und aus dieser Erkenntnis sind notwendigerweise bestimmte Konsequenzen zu ziehen. Das fordert also zu politischem Handeln auf. Wenn ich das mache, dann bekomme ich die Lehrbefugnis entzogen. Wir haben den Eindruck, dass du zu sehr in eine Kritik des Pluralismus investierst, denn es ist nicht so, dass es im Marxismus eigentlich auch keine universelle Wahrheit gibt, denn im Gegenteil, der historische Materialismus zielt ja darauf ab, dass es eine historische Entwicklung gibt und dass es sehr verschiedene sozusagen Perspektiven, also regional und geschichtlich auch produziert werden. Sozusagen ist wirklich der Pluralismus sozusagen das Problem bei den Wissenschaftsbetrieben, den du kritisierst, oder gibt es vielleicht nicht doch noch ein anderes? Ich bin nicht ganz einig mit dir, was jetzt die Darstellung der historischen Entwicklung angeht. Pluralismus, so wie ich ihn skizziert habe, geht da erstmal davon aus, es gibt nebeneinander gleichberechtigt existierende Ansichten über denselben Gegenstand. Jetzt kann ich als Logiker mich dann erstmal hinstellen und sagen, naja, wenn das nebeneinander existierende Urteile über denselben Gegenstand sind, wenn ich das voraussetzen darf, dass die überhaupt von demselben Gegenstand reden, ja, dann werde ich doch argumentativ herausfinden können, ob diese Urteile, die sich allesamt auf denselben Gegenstand beziehen, wenigstens einander widerstreiten. Wenn sie das tun, dann habe ich damit ein negatives Kriterium, um entscheiden zu können, dass die zumindest nicht alle gleichzeitig wahr sein können. So, das ist erstmal nur ein negatives Kriterium, damit weiß ich noch nicht, welches Urteil richtig ist. Aber wenn sie einander widerstreiten, können nicht alle zugleich wahr sein. Ja, aber ich finde, es ist nicht klar sozusagen von vornherein, welche Methode die richtige ist. Also wir das haben stimmt. Eine historisch-materialistische Methode, aber es ist bei weitem nichts also sozusagen bestimmt, welche Methode an bestimmte Objekte angewendet werden muss. Das ist sozusagen wirklich sehr, sehr problematisch, das von vornherein zu bestimmen. Das würde ich auch nie versuchen wollen. Also das wäre dann ein Missverständnis. Du hast selber schön gesagt gerade, es gibt kein universelles Kriterium für Wahrheit oder es gibt keine universelle Wahrheit. Das ist genau richtig. Wenn Wahrheit in der Übereinstimmung des Denkens mit seinem Gegenstand besteht, dann gibt es immer nur viele Wahrheiten, die sich eben auf die jeweils unterschiedlichen Gegenstände beziehen. Also es gibt Urteile über Gegenstände, die sind wahr oder nicht wahr. Es gibt nicht die universelle Wahrheit für alles, es gibt nicht die Weltformel, es gibt auch nicht eine einheitliche Methode, wie das manche Marxisten in der Tradition mal behauptet haben, die man von Hegel oder von Marx oder Engels oder Lenin lernen könnte, sondern das Denken bezieht sich auf diesen bestimmten Gegenstand. Und es muss diesen Gegenstand adäquat erklären können. Das heißt weiter, dass sämtliche Aussagen, die da mit wissenschaftlichem Anspruch auftreten, innerhalb eines Systems von Aussagen über ein System von Gegenständen miteinander kompatibel sein müssen, also widerspruchsfrei sein müssen. Und man hat erstmal nur formelle Kriterien für Wahrheit, wenn man sie ganz allgemein haben will, nämlich Notwendigkeit, Allgemeinheit der Geltung, Widerspruchsfreiheit. Positiv ist ein allgemeines Kriterium für Wahrheit tatsächlich nicht zu haben. Und der historische Materialismus, ist das eine Geisteswissenschaft oder ist es keine Wissenschaft, so wie du vorhin über Geisteswissenschaften gesprochen hast? Weißt du? Ich kann vielleicht auch mal unterbrechen, denn, aber ich halte es für einen Fehler, den Marxismus als sowas wie eine Methode zu begreifen. Du machst dann ja auch gleich einen Wechsel. Also wenn wie es gerade gesagt wurde, wenn ich über einen Gegenstand rede, kann ich sagen, was ich über den Gegenstand aussagen kann, dann können andere prüfen, ob das stimmt oder nicht, und dann steht man in der Debatte darüber, wo man durchaus sagen kann, ob die Aussagen über den Gegenstand richtig sind oder nicht. Wenn man plötzlich sowas aufmacht wie Marxismus als Methode, dann sage ich doch überhaupt nicht mehr Sachen über den Gegenstand aus, sondern rede plötzlich darüber, wie ich mir den Gegenstand anzuschauen habe. Dann rede ich aber nicht mehr über den Gegenstand, sondern über die Art, wie ich ihn mir anschaue. Und das ist ja auch das, was man an der bürgerlichen Universität lernt. Wenn ihr eine Hausarbeit schreibt, dann müsst ihr immer zuerst sagen, mit welcher Methode ihr euch den Gegenstand anschaut. Ja, da beginnt schon der Irrsinn. Also da merkt man schon, dass Soziologie keine Wissenschaft ist im engeren Sinne. Weil da schreibe ich nämlich vorher, mit welcher Brille ich mir die Sache anschaue. Und dann rede ich auch nicht mehr über die Sache, sondern dann rede ich über die ganzen tollen Methoden, die ich gelernt habe, mit der ich den Gegenstand angucke. Ja, und das ist dann wirklich pluralistisch. Also bei den Schwachsinn, da kann ich dann tatsächlich sagen, ich schaue mir den Kapitalismus unter strukturalistischer Perspektive, unter sonstiger Perspektive, und da kann sich der Marxismus dann auch ohne Probleme pluralistisch eingreifen. Dann schaue ich mir den Gegenstand halt mal unter marxistischer Perspektive an. Wenn das jemand liest, kann er dann sagen, ja, auch mal nett, ich sehe das halt nicht marxistisch, ich sehe das strukturalistisch. Aber das Plädoyer, und dann höre ich auch auf, das Plädoyer war ja, wenn man Marxismus wirklich betreibt, dann passt er gar nicht mehr in den Unibetrieb. Dann sage ich mir etwas ganz anderes, dann sage ich, ich will mir den Gegenstand erklären. Und alle anderen Erklärungen, die Leute zu liefern, kann ich dann angreifen und sagen, guck mal, du kannst eine bestimmte Sache in dem Gegenstand gar nicht erklären. Und da kannst du dich jetzt nicht damit retten, dass du es ja mit Foucault anguckst, sondern da kann ich dir ganz konkret sagen, was weiß ich, wir sollen über Gegenstand reden, da und dort machst du einen Fehler. So verstanden hättest du dann wieder recht, ja. Die Methode ist dann aber Resultat und nicht Voraussetzung des wissenschaftlichen Erkennens. Die Methode ist nichts anderes als die Darstellung der Sache. Da, genau das meint Hegel, wenn er sagt, das, was er zu tun hat mit seiner Philosophie, ist die Darstellung der Sache selbst, ihren eigenen Gang darzustellen. Ja. Ne? Jetzt mal jetzt Resultat. Ja, ja. Da ist nur eine und... Ich habe mittlerweile jetzt die Hälfte schon vergessen, circa, weil ich das jetzt mal irgendwie zu puzzeln. Ja, es ging eigentlich auch so um den Konstruktivismus. Ne? Jeder kann so für sich seine Wahrheit finden, aber eben keine universelle. Ich kann mir andere anschauen, ich sollte mir andere anschauen und in Kommunikation mit dem anderen treten, weil ansonsten kann dieses Wir, das absolut nicht als Monopol erscheinen soll, ja, gar nicht entstehen. Ne? Also wenn ich nicht, vielleicht tritt ich auch gerade völlig ab, dann könnt ihr mir das auch sagen, wenn ich nicht in Kommunikation trete, wenn ich kein Interesse daran habe, wenn ich in meiner Komfortzone verweile, dann kann eben kein gemeinsames Wir entstehen auf der Grundlage von einem gemeinsamen Verständnis. Ja. Und ich habe auch gesehen, ihr habt in der Literatur, glaube ich, irgendwo ist auch Kant mit drinne. Ja, der Gedanke der Aufklärung, was letzten Endes daraus wurde, das ist wieder eine andere Geschichte, aber man könnte auch da teilweise dran anknüpfen. Und ja, ein Baum ist ein Baum, weil wir sagen, dass ein Baum ist, sprich hier alle Fakten und Regeln und Gesetze sind von Menschenhand erschaffen, damit wir uns ordnen können und vermeintlich wohlfühlen in unserer rosanen Komfortzone oder eventuell noch ein, zwei weiteren Kreisen. Genau, und wäre dies nicht so und würde dies nicht so geordnet werden, dann natürlich auch nur so, weil es so ist, kann Demokratie herrschen. Und das ist ja die krasse Ambivalenz überhaupt. Ja, das war's. Okay, ich würde darauf ganz kurz antworten, dann noch den kleinen Rest meines Referats vortragen und dann das allgemein diskutieren wollen. Das stimmt schon, dass die Kommunikation, also der Austausch miteinander natürlich wichtig ist. Erstens, um sich überhaupt über die Bedürfnisse zu verständigen, die man hat. Zweitens dann über die Urteile, die man so über die Welt fällt. Und dann hat man halt zwei Kriterien, um miteinander in einen konstruktiven Streit zu geraten. Einerseits kann man einander immanent kritisieren, also an den Voraussetzungen kritisieren, die jemand macht, und dann die Folgerungen betrachten, die jemand anders macht. Da fängt man halt an zu argumentieren miteinander. Und zweitens muss man natürlich immer versuchen herauszufinden, ob das, was einer oder ein anderer sagt, triftig ist, ob das die Sache erklärt. Und damit bin ich dann schon wieder auf der Seite der Objektivität gelandet. Also subjektive Auseinandersetzung ist nötig, damit man sich dann tatsächlich verständigen kann, nicht im Sinne einer Abstimmung, eines bloßen Konsenses, sondern weil man erkannt hat, dass es richtige und falsche Argumente über die Sache gibt. Ich hatte ja eben dargestellt, dass der Pluralismus, wie er als Ethos im Wissenschaftsbetrieb durchgesetzt ist, dann durchaus intolerant wird, wenn jemand genau gegen diesen pluralistischen Konsens verstößt. Und ich hatte auch schon angedeutet, dass der Staat die Lehrfreiheit einschränkt oder sie einem sogar entzieht, wenn man den Übergang macht davon, dass die Lehrmeinung, die man im Wissenschaftsbetrieb vertritt, in der Öffentlichkeit geäußert wird, wenn man dann Konsequenzen, praktische politische Konsequenzen aus den eigenen Einsichten ziehen will und wenn man dabei darauf pocht, dass man das nicht als jemand tut, der bloß Meinungsträger ist, sondern dass die eigenen politischen Konsequenzen, die man ziehen will, sachlich begründet sind. Und dazu jetzt eben noch die letzten Zitate, oder vielleicht reicht ein Zitat von der letzten Seite dieses Zettels. Ich habe vorangestellt den Satz 2 des Artikels 5 Absatz 3 der Verfassung: Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Treue ist ein irrationaler Begriff. Die hat kein objektives Kriterium, kein Maß, sondern Treue ist nur ein anderes Wort dafür, dass der Staat von seinen Bürgern schlicht Gefolgschaft verlangt für die Gesetze, die er erlässt und für den verfassungsmäßigen Rahmen, den er stiftet. In Artikel 18 wird schon geregelt in Bezug auf das Handeln von Privatpersonen in der Öffentlichkeit, wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit, die Lehrfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Vereinigungsfreiheit, das Briefpost- und Fernmeldegeheimnis, das Eigentum oder das Asylrecht zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen. Schon das ist eine interessante Konstruktion. Da werden lauter Grundrechte aufgezählt, die eigentlich unveräußerlich sein sollen und für die ja gerade die Verfassung gelobt wird, die wir haben. Das Lob der Demokratie wird ja gerade dadurch gesungen, dass wir hier in den ersten 19 Artikeln der Verfassung lauter Grundrechte zugestanden bekommen, die, wie ich am Anfang dargestellt habe, immer als Schutzrechte der Bürger gegen den Staat gelten. Und es steht sogar in Artikel 20 Absatz 4 auch noch sowas drin wie Widerstandsrecht, obwohl ich meine, dass das korrekt gedeutet eigentlich nur bedeutet, dass wenn die herrschende Ordnung in Gefahr ist, der Staat seine Bürger dann zum Bürgerkrieg aufmuntert, nämlich um für ihn einzutreten. Aber das mal beiseite gelassen. Da werden lauter Grundrechte über den Klee gelobt als Schutzbestimmung gegenüber staatlicher Willkür. Und jetzt heißt es, wer diese Grundrechte selber gebraucht, um öffentlich diesen Staat zu kritisieren und dann auch handfest anzugreifen, dem werden sie entzogen. Das ist schon mal ein interessanter Vorbehalt, an dem man sehen kann, naja, die Grundrechte sind tatsächlich in gewissem Sinne Zugeständnisse, die die staatliche Autorität an ihre Bürger macht und die sie aber jederzeit wieder einkassiert, wenn die Bürger sich gegen die staatliche Autorität wenden. Übergang dann zu politischen Parteien, Artikel 21 Absatz 2. Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Über die Frage der Verfassungswidrigkeit entscheidet das Bundesverfassungsgericht. Gesundheit. So, und dann habe ich euch das einschlägige Urteil des Bundesverfassungsgerichts zitiert oder die einschlägige Begründung für das Verbot der Kommunistischen Partei Deutschlands in den 50er Jahren. Die fußt genau auf diesen Artikel 21. Und dort heißt es, sehr schön, die eindeutig bestimmbare Grenze zwischen wissenschaftlicher Theorie, die durch Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz, Freiheit der Lehre, geschützt ist, und politischen Zielen einer Partei, die der Beurteilung nach Artikel 21 Absatz 2 Grundgesetz unterliegen, ist dort, wo die betrachtend gewonnenen Erkenntnisse von einer politischen Partei in ihren Willen aufgenommen und zu Bestimmungsgründen ihres politischen Handelns gemacht werden. Es wird eine Grenze gezogen zwischen der Freiheit der Lehre, die gestattet ist, und auf der anderen Seite einer politischen Praxis, die sich auf Gründe beruft, die im Lehrbetrieb gewonnen worden sind. Es wird sogar zugestanden, dass es Erkenntnisse sind, auf denen dann diese politische Praxis beruht oder auf die sich zumindest die Vertreter dieser Praxis berufen. Im Wissenschaftsbetrieb dürfen sie diese Erkenntnisse sammeln und sie dürfen sie artikulieren als Lehrmeinung. Und wenn sie dann umgekehrt Politik betreiben, dann dürfen sie sich aber keineswegs darauf berufen, dass sie ihre politischen Ansichten nicht bloß als Meinungen vorbringen, sondern dass sie die wissenschaftlich begründen können. Mit anderen Worten, erlaubt ist eine Art von Wissenschaft, die ihre Erkenntnisse betrachtend gewinnt, also kontemplativ, die passiv bleibt, die keine politischen Konsequenzen fordert. Solche Wissenschaft ist erlaubt. Eine Wissenschaft, die gesellschaftspolitisch untätig bleibt, die betrachtend ihre Erkenntnisse gewinnt. Auf der anderen Seite sind alle Parteien erlaubt, die ihre Programme als bloße Meinungen darstellen. Aber eine Partei, die sich darauf beruft, dass ihre Programme oder Programmpunkte sich aus einer wissenschaftlich begründeten Kritik des Kapitalismus herleiten, eine solche Partei ist verboten. Würden die Kommunisten sich öffentlich hinstellen und sagen, das, was wir fordern oder erreichen wollen, ist auch bloß eine Meinung, wären sie erlaubt. Aber genau daran hängt eben auch alles. Ob ich sage, ist halt nur eine Meinung, dass ich den Kapitalismus blöd finde, oder ob ich sagen kann, warum der scheiße ist, warum das ein System von Herrschaft und Ausbeutung ist. Wenn ich das zeigen kann, wenn ich das begründen kann, dann ist es, erinnern wir uns an die Angangsüberlegung da mit Platon und dem Menon, wo der Sokrates dem Sklaven gewissermaßen den Beweis abbringt. Auch der Sklave kann den Beweis eines mathematischen Satzes verstehen und rekonstruieren. Das ist allgemeines menschliches Vernunftvermögen. Wenn ich objektive Erkenntnisse gewonnen habe und die sauber argumentierend anderen darstelle, dann können die verstehen. Ich kann also Leute überzeugen davon. Das ist die Bedingung dafür, dass wir dann auch tatsächlich uns auf ein politisches Programm einigen können, das sachlich begründet ist und nicht bloß ein zufälliger Einfall. So, und genau jemand, der politisch so auftritt, dass er sagt, ich kann meine politische Praxis wissenschaftlich begründen und umgekehrt, das, was ich im Lehrbetrieb hier vertrete, das ist nicht bloß irgendeine Meinung über einen beliebigen Gegenstand, sondern das ist eine Erkenntnis der gesellschaftlichen Ordnung, in der ich mich bewege und die ich gerne umstürzen will. Das ist dann nicht mehr gestattet. Und wenn der Pluralismus im Wissenschaftsbetrieb nicht ausreicht, die Marxisten so weit einzudämmen, dass sie als eine Lehrmeinung neben anderen geduldet werden, wenn die Marxisten im Wissenschaftsbetrieb selber renitent genug bleiben, um sich dagegen zu wehren, dann ist ihre Stellung im Betrieb schon mal ziemlich prekär und dann kriegen sie garantiert auch keine Stellen und Forschungsgelder zugeschanzt. Die werden da erstmal so kaltgestellt. Wenn sie sich dann auch noch außerhalb des Wissenschaftsbetriebs praktisch organisieren und tätig werden, dann wird ihnen die Meinungsfreiheit entzogen, wenn sie von der Meinungsfreiheit Gebrauch machen. Es wird ihnen Eigentum entzogen, wenn sie von Eigentum Gebrauch machen, um gegen diese Ordnung zu kämpfen. Es wird das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis ihnen entzogen, wenn sie von Briefen und von der Post und von Fernmeldeapparaten Gebrauch machen, um gegen diese Ordnung zu kämpfen. Also all die Grundrechte, die einem Staatsbürger hier normalerweise zugestanden werden, können dann entzogen werden und diese Leute werden aus dem Verkehr gezogen. Und ihr wisst, historisch hat es tatsächlich dann den radikalen Erlass gegeben, das habe ich hiermit aufgeführt, und Berufsverbote in den 70er Jahren. Warum hat es die gegeben? Naja, weil halt in der späten 68er-Bewegung, als die Studentenbewegung auf ihrem Höhepunkt war, da eine ganze Menge Leute Marxisten geworden sind, einiges gelernt haben. 2-3 Jahre später waren sie dann verbeamtete Lehrer oder Universitätsdozenten und haben das Zeug auch gelehrt und wollten gleichzeitig nicht davon lassen, weiterhin sich politisch zu organisieren und haben sich in ökonomische Streiks und so weiter mit eingemischt. Das wollte der Staat nicht länger dulden. Er wollte zweierlei nicht dulden. Erstens, dass die weiterhin öffentlich unbeeinträchtigt tätig werden können, aber das hätte er auch der Strafjustiz überantworten können. Zweitens aber, die haben ja die Jugend der Nation unterrichtet. Und das war der eigentliche Grund, warum er diese Berufsverbote ausgesprochen hat. Da wurde in staatlichen Funktionen, im Lehrbetrieb, in der Schule und an der Universität den Kids beigebracht, dass Kapitalismus scheiße ist und dass das gewisse Konsequenzen nach sich ziehen muss. Also weil der Staat gesehen hat, dass die von ihm bezahlten Lehrer und Dozenten seine eigene Autorität untergraben, hat er ihnen halt die Lehrbefugnis entzogen. Die wollte er raushaben aus dem System. Damals lief nun auch gleichzeitig ein Terrorismus von so ein paar Anarchisten, der nochmal auf ganz andere Weise den Staat angegriffen hat. Und in dieser Konstellation hat sich der Staat damals nicht darauf verlassen, dass der Pluralismus und die Methodologie im Wissenschaftsbetrieb schon ihr Übriges tun werden, um die Marxisten klein zu halten. Damals war der Pluralismus und Relativismus aber auch noch nicht so auf die Spitze getrieben wie heute. Das kann man umgekehrt sagen. Ja, heute wird es halt geduldet, dass ich mich hier in so einer Veranstaltung hinsetze und in der Universität so einen Vortrag halte. Ist halt eine Meinung unter anderem. So, das wäre mein Schlusswort. Kein positives, sondern erstmal nur ein negatives. Jetzt können wir in der Diskussion vielleicht noch drauf kommen. Ich habe allerdings selber nicht mehr viel Zeit, also 20 Minuten geht noch. Ist deutlich geworden, dass ich mit meinem Beitrag schon eine ganz schön fundamentale Kritik an dem Mainstream der Studentenproteste formuliert habe. Ist deutlich geworden, dass ich es für verkehrt und fatal halte, um der Durchsetzung der eigenen Forderungen willen, sich aufs Grundgesetz zu berufen oder den Staat als eine mögliche Schutzinstanz anzurufen, die es verhindern soll, dass die Wissenschaft, die an sich gute Wissenschaft, dem Zugriff des Kapitals ausgeliefert wird. Es gab jetzt schon einige Meldungen. Also meine Frage würde mich an den Wortbeitrag von gerade eben richten. Und zwar, ich wollte noch fragen, ob deine Ausführung nach suggerieren, dass es überhaupt möglich wäre, ohne aus einer bestimmten Perspektive heraus überhaupt Gegenstände zu erklären. Ob das möglich ist. Ob das deine Ausführung suggeriert. Du bist schon ein Subjekt, was irgendwas über ein Objekt aussagt. Aber du sagst ja etwas über das Objekt aus. Und damit lässt du ja gerade deine Subjektivität mal weg. Du willst das über den Gegenstand aussagen, wenn du eine Aussage über ihn triffst. Und dann sowas zu sagen wie, aber du sagst es ja als du, ist ein bisschen billig. Also weil sowas passiert oft, weil sowas gesagt wird, ja, das ist halt deine Meinung. Und da wurde ja gerade im Vortrag schon gesagt, das ist doch gar keine Antwort auf das, was Marxist sagt. Er sagt, ich habe gerade eine Aussage darüber getroffen, was zum Beispiel Mehrwert ist oder was Extraprofit ist. Wenn mir dann jemand sagt, ja, das sagst du, dann sage ich, naja, aber ich habe dir gerade ein paar Gründe dafür genannt, in der Welt Argumentationen genannt, warum das sich so verhält. Da musst du was darüber sagen, warum du etwas über den Gegenstand weißt, warum er sich vielleicht anders verhält. Darüber könnte man dann reden, schlicht festzuhalten, dass ich auch eine Subjektivität habe, würde ich das mal sagen, wird dem nicht gerecht. Ich weiß nicht, möchtest du noch darauf antworten? Oder? Ich habe zwei Sätze. Nee. Ich glaube, er würde es eh nur ergänzen wollen, dass ich gesagt habe, nicht was Neues aufmachen. Ja, dann sagt er uns zwei Sätze, dann wäre, glaube ich, hier vorne dran, also, dann könnte ich auch noch andere. Das, was er gerade gesagt hat, ich würde es auf deine Frage ein bisschen härter formulieren. Du hast ja gefragt, ist es möglich, mit einer subjektiven Perspektive Gegenstände zu erklären? Ich würde nicht sagen, möglich, sondern überhaupt ist es nur die Voraussetzung, Gegenstände richtig erklären zu können, wenn man seine Subjektivität rauslässt, weil man will ja, und das heißt es ja, Objekt erklären, man will die Objektivität der Sache fassen. So. Aber dann erschließt sich mir der Vorwurf oder der Angriff an die Sozialwissenschaften nicht ganz, weil die ja diese Subjektivität gar nicht leugnen, sondern sie ja preisgeben, wenn sie die Methode offenbaren oder versuchen zu erläutern. Ja, das ist ein Missverständnis. Ja, die Sozialwissenschaften, die sagen, ach Gott, wir sind alle so furchtbar subjektiv, ich habe nur meine zwei Augen, meine zwei Ohren, ich habe nur ein Geschlecht, ich sehe das jetzt aus männlicher Perspektive, ich bin auch noch weiß, also eine weißmännliche Perspektive, und jetzt habe ich auch noch Geld, also eine weißmännliche, geldgeprägte Perspektive. Und wenn ich mir den Kapitalismus angucke, ist natürlich klar, ich sehe das ganz anders als eine schwarze Frau in Afrika. Unsere Behauptung war jetzt gerade, das ist Bullshit. Wenn eine schwarze Frau in Afrika ohne Schulbildung den Kapitalismus anguckt, dann muss sie notwendig, wenn sie was über den Kapitalismus aussagt, auf dieselben Urteile kommen wie ich als weißer Pimmelträger in Europa. Außer, wenn das nicht der Fall ist, dann hat einer von uns beiden einen Fehler gemacht. Und dann kann ich nicht mit jeder Subjektivität in dieser Welt rumrennen, ob Eskimo, des fünften Geschlechts oder sonst was, darüber einigen, was es mit diesem Kapitalismus auf sich hat. Das hat nämlich was mit dem Gegenstand zu tun und nicht mit unserer Subjektivität.